anlegen oder? Ja, cool, dann danke erstmal für die Einladung von der Anarchistischen Initiative. Ich würde, bevor wir loslegen, ein bisschen was erzählen so zu dem Anspruch, den wir an diesen Vortrag haben. Wie du gerade gesagt hast, sind wir selber auch in einer anarchistischen Gruppe organisiert und haben uns jetzt vor allem in diesem Rahmen mit dem Thema Anarcho-Feminismus auseinandergesetzt. Wir wollen aber klarstellen, dass für uns die Auseinandersetzung mit diesem Thema ein laufender Prozess ist, der auch noch nicht abgeschlossen ist und dass wir auch noch nicht alle Fragen abschließend geklärt haben, falls es überhaupt möglich ist, und dass wir uns auch einfach nicht als Expertinnen für dieses Thema sehen wollen, sondern das gerne als so einen Austausch heute mit euch sehen würden und euch deswegen bitten, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt oder Ergänzungen oder auch Verständnisfragen, dass ihr die bitte und gerne auch gleich mitten reinstellt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die länger sind oder zu einer Diskussion führen würden, dann die bitte lieber ans Ende stellen. Ansonsten haben wir hier auch Zettel ausgelegt, so ein Glossar, beziehungsweise auf dem Tisch sind noch welche, glaube ich. Da haben wir ein paar Begriffe aufgeschrieben, die wir vielleicht verwenden und nicht tiefergehend jetzt erläutern können im Vortrag, falls ihr da irgendwas nicht kennt. Ansonsten, wenn wir zu leise sind oder zu schnell reden, das bitte auch gleich sagen, damit wir das ändern können. An sich dauert der Vortrag ungefähr 90 Minuten. Wir würden danach eine Pause vorschlagen und wenn ihr das möchtet, noch eine Diskussionsrunde anschließen, wie ihr wollt. Genau. Im Vortrag konzentrieren wir uns vor allem auf die Entwicklung des Anarcho-Feminismus und die vorangehenden Strömungen des Anarcho-Feminismus in Europa und in US-Amerika. Wir möchten aber klarstellen, dass diese Fokussierung auf Europa nicht eine eurozentristische Sichtweise von uns widerspiegelt, sondern einfach dem geschuldet ist, dass wir uns auf das konzentrieren, was uns für den Aktivismus hier in diesem Raum am relevantesten erschien. Vorgehen wollen wir folgendermaßen. Sind wir das jetzt? Warum geht das nicht? Ah, so vielleicht. Ja. Genau, wir würden anfangen mit einer kurzen Begriffsklärung, danach die Strömungen, die dem Anarcho-Feminismus vorausgehen, einzeln betrachten, also einmal den historischen Anarchismus untersuchen in seinem Bezug auf Frauen, danach den Feminismus in seiner Entwicklung betrachten und dann vielleicht schon kurz überlegen, wo Überschneidungen sein könnten. Und dann wollen wir uns anschauen, wo diese Überschneidungen historisch schon stattgefunden haben. Also wollen wir wollen weibliche Anarchistinnen, die bekannter waren, vorstellen und auch anarchistische Frauenorganisationen der Vergangenheit. Danach würde sich der theoretische Teil des eigentlichen Anarcho-Feminismus anschließen, bei dem wir dann die Argumente vorstellen wollen der Anarcho-Feministinnen der 1970er Jahre. Und schließen würden wir mit einer aktuellen Betrachtung, wie es um den Anarcho-Feminismus heutzutage bestellt ist und wie relevant er im politischen Gefüge heutzutage noch ist. Wir verwenden ganz oft Geschlechtsbezeichnungen in unserem Vortrag. Dahinter schreiben und denken wir an Sternchen. Das machen wir deswegen, weil wir davon ausgehen, dass Menschen ihr Geschlecht gesellschaftlich zugewiesen wird. Es also sozial konstruiert ist. Menschen werden als Mann oder Frau gelesen, aber mit dem Sternchen soll ausgedrückt werden, dass eine so bezeichnete Frau nicht zwangsläufig in das konstruierte weibliche Stereotyp hineinpassen muss, sondern dass es auch möglich ist, sich selbst nicht als Frau zu sehen oder sich darüber hinaus zu definieren. Wenn wir von AnarchistInnen beispielsweise sprechen und diese Pause machen, dann meinen wir damit alle Menschen unabhängig von ihrer geschlechtlichen Selbstdefinition. Ja, soweit erstmal so zu den Rahmenbedingungen. Dann wünsche ich euch jetzt auch viel Vergnügen mit dem Vortrag. Was liest du denn da? Gaidao. Ist auch so was Anarchistisches, oder? Mhm. So Anarchistin? Ja, klar bin ich Anarchistin. Also ich will Herrschaft generell abschaffen. Was bist denn du? Naja, ich bin Feministin. Ich finde es total wichtig, für Frauenemanzipation zu kämpfen. Und warum bist du keine Feministin? Ja, weiß nicht. Für mich war irgendwie immer klar, dass im Anarchismus Feminismus inbegriffen ist. Echt? Ist das so? Bei dem, was ich so von Anarchismus gehört habe bisher, ist mir das nicht so aufgefallen. Und ich dachte umgekehrt auch, dass Feministinnen sich sowieso auch gegen Unterdrückung allgemein wenden. Hm, okay. Ja, wäre mal interessant zu schauen, inwiefern das denn stimmt bei den beiden Ideen. Jo, dann würde ich ein bisschen was erzählen zu dem Frauenbild, das früher anarchistische Theoretiker hatten, beziehungsweise in deren Folge dann auch die anarchistischen Bewegungen der Vergangenheit. Es soll hier jetzt in diesem Punkt schwerpunktmäßig um diejenigen Anarchisten gehen, die mit ihren Theorien den Anarchismus stark geprägt haben und auch heute noch prägen. Und das Ziel ist nicht, sich an ihnen und ihren Theorien abzuarbeiten, weil dafür jetzt auch gar nicht die Zeit wäre, aber sie bildeten so ein bisschen den Ausgangspunkt, von dem sie später auch zum Teil emanzipiert wurde. Kurz zur Idee des Anarchismus, ich denke, die ist den meisten von euch hier geläufig. Also es handelt sich dabei um eine Gesellschaftsform, die eben gekennzeichnet ist durch die Abwesenheit von Herrschaft und von Unterdrückung, in der sich also die einzelnen Menschen ohne einen Staat, ohne StellvertreterInnen und ohne irgendwelche Autoritäten und Institutionen ihre Leben selbst organisieren und selbst bestimmen können. Das kann dann auf verschiedene Weise ausgestaltet sein, zum Beispiel auf der Basis von lokalen Kommunen, die föderal, also von der Basis ausgehend, untereinander vernetzt sind. In fast all seinen Strömungen ist der Anarchismus eigentlich immer sozialrevolutionär. Das bedeutet, dass die Überwindung des Kapitalismus ein zentrales Ziel darstellt. Und in allermeisten Ausprägungen eigentlich beinhaltet es dann auch die Abschaffung des Privateigentums. Der Theorie nach schließt der Anarchismus in seinem Befreiungsanspruch ganz explizit alle Menschen mit ein und macht dabei auch keine Ausnahmen. Es wurde aber gerade geschichtlich immer wieder klar, dass besonders die frühen Theorien diesem Anspruch nicht so ganz gerecht werden konnten, weil eben andere Unterdrückungsformen wie beispielsweise Rassismus oder auch eben das Patriarchat nicht ausreichend berücksichtigt wurden und auch keine spezifischen Herangehensweisen früher entwickelt wurden, wie eben diese anderen Formen von Unterdrückung und Herrschaft auch überwunden werden könnten. Genau, der Anarchismus, der sich ja rausentwickelt hat aus dem Sozialismus des 19. Jahrhunderts und den ergänzt hat so um die Perspektive der allgemeinen Herrschafts- und Staatsfeindlichkeit. Also dieser Anarchismus beschäftigte sich damals hauptsächlich mit den wirtschaftlichen Verhältnissen und also mit dem Kapitalismus und wie man ihn überwinden könnte. Und damals herrschte in der allgemeinen sozialistischen Bewegung und auch in der anarchistischen Bewegung noch wesentlich stärker als heute so ein Nebenwiderspruchsdenken vor. Das ist eigentlich eine Herangehensweise aus einer marxistischen Analyse bzw. eher staatssozialistischen Theorien und die besagt, dass der Kapitalismus mit seinen ungleichen Eigentumsverhältnissen, also mit dem Gegensatz zwischen Lohnarbeit auf der einen Seite und der Konzentration von Kapital und Produktionsmitteln auf der anderen Seite, dass dieser Gegensatz der einzige Hauptwiderspruch ist, der die Menschen unfrei macht. Und daraus folgt dann, dass wenn dieser Gegensatz überwunden ist, dass sich beinahe automatisch alle anderen Formen von Ungleichheiten auch auflösen, weil sie ja auf diesem Hauptwiderspruch basieren. Konkreter dazu, wie die einzelnen bekannteren anarchistischen Theoretiker das jetzt gesehen haben, da würde ich anfangen mit denen, die sich erstmals selbst als positive Selbstbezeichnung das Wort Anarchist gewählt haben. Da fällt einigen von euch vielleicht dieser Name ein, Pierre-Joseph Proudhon, der im 19. Jahrhundert gelebt hat. Er prägte den Sozialismus und natürlich auch den Anarchismus durch seine radikale Kritik am Eigentum. Und stattdessen hat er ein Wirtschaftssystem propagiert, das gleichberechtigt war mit Genossenschaften als Akteuren und das auf der freien Vereinbarung beruht. Weil er eben so eine antiautoritäre Kapitalismuskritik formuliert hat, wurde er teilweise immer noch so als ein sehr wichtiger Vordenker des solidarischen Anarchismus gehandelt. Und hatte auch einen großen Einfluss auf spätere anarchistische Theorien, zum Beispiel auf die von Kropotkin auch. Er ist aber aufgrund von anderen Einstellungen, die er hatte, sehr kritisch zu bewerten. Es ist nämlich so, dass er den emanzipatorischen Ansprüchen des Anarchismus insofern nicht gerecht geworden ist, als dass er Menschen ausgeschlossen hat von seiner Utopie und sie auch stark abgewertet hat. Das hat er einmal gemacht aufgrund ihrer vermeintlichen Rasse. Er war außerdem ein krasser Antisemit und er hat es eben gemacht aufgrund ihres Geschlechts. Er hatte ein sehr reaktionäres Frauenbild, das selbst gemessen an den damaligen Standards der Zeit extrem konservativ war. Er hat in seinen ganzen Aussagen immer wieder das Ideal der Ehe hochgehalten. Für ihn hat die kleinbürgerliche Familie eine zentrale Rolle eingenommen in seinem utopistischen Gesellschaftsentwurf, weil er sagt, dass die Familie den Grundstein für eine moralische Gesellschaft bildet. Er spricht sehr viel immer von Moral. Genau, und dementsprechend propagiert er dann auch eine klassisch-konservative Frauenrolle. Der Lebensinhalt von Frauen wäre demnach nur Kinder und Ehemann und halt Haushalt. Und außerhalb dieser Sphäre hätte sie sich für nichts anderes zu interessieren, also keiner Erwerbstätigkeit oder sonstigen Tätigkeit nachzugehen und auch sich nicht politisch zu betätigen. Er hat insgesamt eine sehr frauenverachtende Rhetorik in seinen ganzen Aussagen. Es wird offensichtlich, dass er sie für minderwertig hält, dass er auch sagt, dass sie dem Mann nicht ebenbürtig ist. Und in seiner ganzen Aussprache kommt immer wieder raus, dass er sie ansiedelt irgendwo zwischen einem Menschen, also Mann letztendlich, und zwischen Tieren. Das alles begründet er dann mit der vermeintlichen Natur der Frau. Und weil das alles so natürlich ist, sagt er auch, dass das in keinem Widerspruch steht zu seinen anarchistischen Einstellungen. Er hat sich aber Zeit seines Lebens bewusst immer wieder gegen Befreiungskämpfe von Frauen gestellt, durch Veröffentlichungen oder irgendwelche Pamphlete. Das heißt, er hat sie nicht nur ignoriert, sondern eben auch aktiv dagegen gearbeitet. Ich finde, das muss man nochmal festhalten. Ja. Genau, dann käme ich zu den weiteren bekannten anarchistischen Theoretikern, namhaft Michael Bakunin und Peter Kropotkin. Zu Bakunin, der teilte zwar Proudhons Eigentumskritik und hat sie auch fortgeführt in seinem Modell des kollektivistischen Anarchismus. Er hat sich aber von Proudhon stark abgegrenzt aufgrund eben dessen Antifeminismus. Und er, genauso wie Kropotkin, haben theoretisch und teilweise auch praktisch die bürgerliche Kleinfamilie in Frage gestellt und stattdessen eine Gesellschaftsordnung befürwortet, in der Frauen gleichberechtigt sind und genauso am öffentlichen Leben teilhaben können wie alle anderen. Bakunin befürwortet dann auch anstatt der legalen Ehe die sogenannte freie Ehe. Das sieht er als einen Bund, als einen freiwilligen Bund zwischen zwei Menschen, der ohne irgendwelche wirtschaftlichen Zwänge eingegangen wird. Außerdem fordert er, dass Mütter durch die Gemeinschaft unterstützt werden und allgemein, dass die Verantwortung für Kinder nicht nur bei den biologischen Eltern und nicht schwerpunktmäßig bei den biologischen Eltern liegt, sondern es eine allgemeine gesellschaftliche Verantwortung dafür gibt. Trotzdem wird bei ihm genauso wie bei Kropotkin immer wieder klar, dass der Schwerpunkt seiner Kämpfe auf soziale Kämpfe und auf Befreiung der Lohnabhängigen gerichtet ist. Das heißt, er hat keine spezifischen Überlegungen entwickelt, wie man speziell patriarchale Unterdrückung abschaffen könnte. Bakunin selber hat der Emanzipation von Frauen dann auch an einem Punkt Grenzen gesetzt, als er sagte, dass, Zitat, diese Frauenfrage nicht überall hineinzubringen ist, selbst wovon ihr keine Rede ist. Das heißt, dass er letztendlich eigentlich nicht so die ganze Wichtigkeit eines allumfassenden Kampfes gegen jede Unterdrückung erkannt hat, meiner Meinung nach. Zu Peter Kropotkin, der ist ja so der Begründer des kommunistischen Anarchismus, und auf Kropotkins Verständnis von Anarchismus haben sich auch die späteren Theorien des Anarchofeminismus in den 1970er Jahren stark bezogen und berufen. Kropotkin bezieht sich in seinem Entwurf einer anarchistischen Gesellschaft, die er sehr klar schon skizziert, bezieht er grundsätzlich Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht mit ein. Und er kritisiert auch diejenigen seiner Genossen, die mit der Befreiung aller Menschen die Befreiung der Frau nicht automatisch auch mitmeinen. Trotzdem bleibt auch er in seinen Überlegungen in einem stereotypen Denken verhaftet. Er sagt zwar, er will zwar eigentlich, dass beide Geschlechter gleichberechtigt am öffentlichen Leben teilhaben können, und er hält es auch für machbar, aufgrund von fortschreitenden Technologien, die den zeitlichen Aufwand für Haushaltstätigkeiten verringern würde, sodass Frauen jetzt auch genügend Zeit und Muße haben, um sich auch politisch zu betätigen. Genau, aber darin wird eben schon wieder klar, dass er ihnen automatisch den Reproduktionsbereich zuordnet und die Emanzipation von Frauen schon darin erfüllt sieht, neben dem Zugang zum öffentlichen Leben, dass sie so arbeiten wie Kindererziehung und Haushalt fortan gemeinschaftlich und selbstorganisiert machen können, ohne Hierarchien. Aber indirekt verweigert er ihnen andere Betätigungsfelder, einfach indem er überhaupt nicht erkennt, dass Frauen sich vielleicht auch für was anderes interessieren könnten. Allgemein kann festgehalten werden, dass die frühen Theoretiker geschlechtsspezifischer Unterdrückung fast nie erkannt haben, beziehungsweise ihre Existenz mitunter sogar verneint haben, also gesagt haben, dass es sie nicht gibt. Und selbst wenn eine Ungleichbehandlung festgestellt wurde, dann wurde von Seiten der männlichen Theoretiker eigentlich nie eine Handlungsstrategie dagegen entwickelt. Und spätestens im privaten Bereich haben diese Anarchisten dann meistens wieder eine patriarchale Rollenverteilung reproduziert. Was ich bezüglich der antifeministischen Tendenzen, zum Beispiel von Proudhon, noch betonen würde, ist, dass ich finde, dass man es sich zu einfach machen würde, wenn man einfach sagt, dass das dem Geist der Zeit geschuldet war, diese Aussagen, weil es auch zeitlebens von Proudhon immer wieder auch starke und laute Kritik an seinen Aussagen gab. Es war zudem auch so, dass es durchaus auch Anarchisten gab, die sich intensiver beschäftigt haben mit der Befreiung der Frau. Da könnte man zum Beispiel Elise Reclus aus Frankreich nennen, zu Proudhons Zeiten, und früher vor der eigentlichen anarchistischen Bewegung auch schon William Godwin. Und diese beiden beispielsweise übten schon früh eine differenzierte Kritik an Ehe und an Unterdrückung von Frauen. Aber ihre Ideen fanden einfach weniger Beachtung und die drei soeben beschriebenen Theoretiker waren einfach wesentlich prägender und hatten auch einen Einfluss auf die anarchistische Bewegung zu dieser Zeit. Genau, womit ich die Bewegung mal noch ein bisschen betrachten würde. Da war es, wie gesagt, so, dass zum Beispiel der Antifeminismus von Proudhon einen starken Einfluss beispielsweise auf die Erste Internationale hatte. In der Ersten Internationalen waren Anarchisten ja noch genauso beteiligt. Die sprach sich damals dafür aus, dass Frauen nicht bzw. nur eingeschränkt erwerbstätig sein sollten. Und diese Entscheidung wird auch ziemlich dem Einfluss von Proudhon zugerechnet. Die Gründe dafür waren einerseits eben dieses verankerte reaktionäre Rollendenken, das noch relativ lange in sozialistischen Kreisen salonfähig war, auch aufgrund solcher Aussagen. Und der zweite Grund, der damit eigentlich auch zusammenhängt, ist der sogenannte proletarische Antifeminismus. Das beschreibt das Verhältnis, dass es oft gerade die politisch aktiven Arbeiter waren, die am vehementesten dagegen waren, dass Frauen arbeiten gingen und dafür waren, dass sie zu Hause bleiben sollten. Ein Grund dafür war wahrscheinlich oder war sicherlich, dass Frauen noch schlechter bezahlt waren als Männer und dass sie für die Unternehmer so als eine Art Billiglohnkonkurrenz fungierten. Also wenn sie eingestellt wurden, dann drückten sie quasi automatisch die Löhne der gesamten Belegschaft. Und demzufolge war dann die Losung von einigen Arbeitern dieser Zeit, dass sie lieber gar nicht arbeiten sollten. Es wurde also so ein bisschen die Arbeiterfrage gegen die Frauenfrage, zumindest anfangs, gegeneinander ausgespielt, anstatt dass sie zusammengedacht worden wäre. Genau, und diese ablehnende Haltung gegenüber von Frauenemanzipation, die zog sich dann durch eigentlich fast alle Bereiche der politischen Aktivisten. Die anarchistische Bewegung zu dieser Zeit war so, da war es so, dass Frauen einfach weniger ernst genommen wurden in ihren Meinungen, dass sie meistens nur als ein Anhängsel wahrgenommen wurden von männlichen Anarchisten und dass ihre Standpunkte nicht so berücksichtigt wurden. Zum Teil hat es dann auch in dem Vorwurf gemündet, dass Frauen einfach nur in der anarchistischen Bewegung seien, weil sie sich einen Ehepartner suchen wollen. Und wenn Männer sich rauszogen, dann wurde das gerne dem, in Anführungszeichen, Egoismus der Frauen zugeschrieben, die ja nichts anderes zu tun hätten, als Männer von ihrem revolutionären Kampf abzubringen. So Aussagen gab es da. Ja, und das hat dann alles dazu geführt, dass sie eben in den Gruppen und Organisationen oft aus den Entscheidungsfindungen rausgedrängt wurden, in Reproduktionsarbeit gedrängt wurden. Und das alles hatte dann unterschiedliche Folgen, die ich in einem späteren Punkt beleuchten würde. So ist es also mit dem Anarchismus, das ist ja wirklich sehr interessant. Ja, und wie sieht es jetzt mit dem Feminismus aus? Okay, schauen wir uns die kleine Geschichte feministischer Bewegung und Theorie an. Wenn wir über die Bedeutung von Geschlecht in unserem Alltag nachdenken, so wird ziemlich schnell klar, dass es kaum Bereiche gibt, in denen Geschlecht irrelevant ist. Beim Blick in den Kleiderschrank und die Konventionen darüber, wer wie was genau tragen darf oder nicht, Beim Einkauf, wenn es darum geht, welche Produkte mit schlichtem Rosa oder Blau für wen konzipiert und beworben werden. In der Erwerbsarbeit, wenn es darum geht, wer horizontal gesehen in bestimmten Bereichen besonders stark vertreten ist und die andere Gruppe marginalisiert bleibt. Oder aber vertikal betrachtet, wer in Führungspositionen sitzt und wer vor allem wenig anerkannte und schlecht bezahlte Tätigkeiten ausführt. Jedoch auch im Bereich von Party und Politik hat Geschlecht eine hohe Bedeutung, wenn es darum geht, wer ernst genommen wird, wer hohe Redeanteile hat, wer in der Planung vorne mit dabei ist oder wer nach wie vor häufig als eine Art Objekt gilt, welches es zu erobern gilt. Also je nach sozial zugewiesenem Geschlecht findet eine bestimmte Sozialisation statt, die nach Alter und anderen Faktoren immer höhere Konsequenzen nach sich zieht. Beim Denken und Assoziieren werden Geschlechtern also bestimmte Bereiche und Eigenschaften zugeteilt, die eine ziemlich lange historische Geschichte aufweisen, sodass sie uns bis heute als natürlich erscheinen. Mann und Frau, Produktion und Reproduktion, dann folgt es weiter mit Rationalität und Emotionalität. Und so weiter und so weiter. Diese Reihe ließe sich eigentlich beliebig fortsetzen. Es liegt sozusagen ein Dualismus vor, also zwei Stränge, die sind nicht nur antagonistisch, sondern die sind auch hierarchisch aufgebaut. Mit der linken Seite kann man in der Gesellschaft ganz gut Erfolg haben. Das Männliche stellt sozusagen die Norm dar und das Weibliche etwas Abweichendes oder Minderwertiges. Für alles, was dazwischen liegt oder über diese Gegensätze hinaus, ist da sozusagen kein Platz. Die Struktur wird dann besonders deutlich, wenn wir an existenzielle Unterscheidungen denken, wie weniger Lohn, weniger Entscheidungsmacht, weniger ernst genommen werden oder auch dabei, wer vor allem sexualisierte Gewalt und alltäglichen Sexismus erleben muss. Also die Differenzkategorie Geschlecht, die strukturiert sozusagen unsere Gesellschaft. Das ist eine der Kategorien neben anderen wie Klasse, Herkunft, Religion und so weiter. Aber dieses Machtverhältnis als Gesellschaftssystem, das nennen wir Patriarchat. Und das wollte ich einfach so als Einführung nochmal deutlich machen, worüber wir hier sozusagen sprechen. Zur Frage, wie lange es den Feminismus schon gibt, lässt sich erst einmal ganz logisch vermuten, dass jegliche Form von Widerstand von Frauen gegen Männern und ihre Herrschaft bereits so lange existiert wie das Patriarchat selbst. Der Begriff Feminismus wurde aber erst 1880 geprägt und das erste Mal so verwendet von einer französischen Suffragette, Hubertine Auclair hieß sie. Sie hielt den Feminismus als politische Leitidee und als Gegenpol zum vorherrschenden Maskulismus für notwendig. Dieser Begriff wurde dann durch die Presse verbreitet, ein Kongress hat sich so benannt. In Deutschland ist der Begriff allerdings sehr lange eher als abwertender Begriff verwendet worden. Vor allem so als Denunzierung von Feministinnen, von GegnerInnen sozusagen. Das kennen wir ja heute auch noch, dass Feminismus ganz oft auch als was Abwertendes benutzt wird. Und die positive Umwendung, die fand dann erst ein Jahrhundert später durch die zweite Frauenbewegung statt. Feminismus ist kein einheitliches Konzept, es wird ganz oft unterstellt, ist aber nicht so. Es umfasst eher verschiedene und auch sich gegenseitig widersprechende Strömungen. Gemeinsam haben aber alle Feministinnen, dass sie das Patriarchat überwinden wollen. Wenn allerdings anerkannt wird, dass sich das Patriarchat auf so in Wechselwirkungen mit Faktoren wie Staat und Kapital stützt, dann muss Feminismus allerdings auch diese angreifen und überwinden, meiner Meinung nach. Feminismus und Kämpfe von Frauen und Gleichheit gab es also schon lange, bevor der Begriff selbst existierte. Insbesondere aber zur Zeit der Französischen Revolution und der Aufklärung wurde deutlich, dass diese in der Zeit neu erlangten Bürger- und Menschenrechte ganz einfach nur für die eine Hälfte der Menschheit galten. Also die gab es für Frauen quasi nicht. Da wurde das einfach nochmal so ein bisschen deutlicher. Mensch hieß also so viel wie Mann und Frauen wurden von zahlreichen Männern, also wurde einfach so die Fähigkeit zur Vernunft abgesprochen. Die erste organisierte Frauenbewegung, also der erste organisierte Feminismus formierte sich allerdings erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts, kämpfte primär um gleiche Rechte von Frauen und Männern. Es ging um die Angleichung an männliche Privilegien wie das Recht auf Erwerbsarbeit, auf Bildung, auf Wahlrecht, also auf politische Entscheidungsmacht. Sowie aber auch um die Formulierung einer Kritik an der Ehe zum Beispiel, weil klar war, was die Ehe eigentlich für ein unterdrückerisches Instrument ist. Die Grundannahme für diese Kämpfe war sozusagen, dass sich mit Frauen in der Politik grundlegend etwas verändern würde. Also es müssen einfach nur Frauen auch in Machtpositionen kommen, dann wird sich das alles so ein bisschen humaner gestalten. Das war so diese Grundannahme. Genau. Diese Themen waren allerdings hauptsächlich für bürgerliche Frauen interessant. Proletarische Frauen hingegen lebten in einer ganz anderen Situation, waren für diese Art des Kampfes nicht so sehr interessiert. Sie mussten arbeiten, sie mussten zusätzlich zu ihrem Frausein, wurden sie wegen ihrer Klasse oder ihrer ethnischen Herkunft unterdrückt, haben sich einfach so ein Recht auf das Wahlrecht haben sie sich nicht versprochen durch den Kampf der Frauen. Genau. Also die proletarische und die bürgerliche Frauenbewegung, die waren von Beginn an so ein bisschen in wesentlichen Punkten getrennt und ja, haben es nicht gemeinsam gekämpft. In allem, was da allerdings passiert ist, muss man sagen, dass es nicht ohne männlichen Widerstand gewesen ist. Darauf ist Joe ja auch schon so ein bisschen eingegangen, zum Beispiel auf den proletarischen Antifeminismus und so generell haben sich da immer wieder im Laufe der Geschichte Männer einfach in den Weg gestellt. Und das ist, finde ich, auch wichtig zu erwähnen, dass so Frauenemanzipation nicht so von selber daher geht, sondern einfach auch so mit Steinen im Weg. Genau. Rund um die faschistischen Bewegungen in Europa wurde das klar, was bis heute noch gilt, so ein bisschen. Also da hat natürlich ein Rollback stattgefunden, da gab es keine Frauenbewegung. Hier wurde ganz klar auch danach, so in der Nachkriegszeit deutlich, dass Frauen einfach austauschbar sind. Sie sind die Ersten, die gekündigt werden, wenn gerade keine Arbeitskräfte mehr benötigt werden, weil beispielsweise Männer aus dem Krieg zurückkehren. Andersherum können die gesellschaftlichen Rollenerwartungen an Frauen jederzeit der wirtschaftlichen Lage angepasst werden. Also das heißt, in Zeiten von Arbeitskraftmangel ist es eben ganz besonders erstrebenswert, plötzlich Kinder zu kriegen und Karriere machen zu können. Also so diese Bilder, die öffentlich vermittelt werden, die wandeln sich einfach je nach wirtschaftlicher Lage und so sind Frauen ganz einfach austauschbar. Die zweite organisierte Frauenbewegung entstand zur Zeit der StudentInnenrevolte, also zu einer Zeit, in der Kapitalismus, Herrschaft, die Autorität des Staates und so weiter von einer breiten Bewegung hinterfragt und angegriffen wurde. Die Situation der Frauen allerdings ist in dieser Kritik vergessen worden. Reden von Frauen über ihre eigene Unterdrückung, über ihre eigene Situation, die wurden ignoriert oder einfach auch so als Nebenwiderspruch abgetan. Frauen organisierten sich deshalb, weil ihnen faktisch dann auch nichts anderes übrig blieb. Das haben sie so gemerkt in der Rede, der nicht zugehört wurde. Die haben sich dann autonom organisiert, also ohne Männer. Genau. Sie hatten so eine Doppelstrategie mit einerseits zu dem, wir machen öffentlich wirksame Aktionen, politische Aktionen und wollen Themen skandalisieren und andererseits gründen wir ganz viele Kleingruppen und Frauenprojekte, mit deren Selbsthilfearbeit wir Frauen individuell unterstützen und ihre Situation verbessern wollen. Themen waren damals so eine selbstbestimmte Sexualität und Schwangerschaft, Kampf ebenso für das Recht auf Abtreibung, so Themen wie organisieren wir die Hausarbeit, die Kindererziehung und die Mutterschaft, so dass es nicht mehr allein auf uns liegt. Und ganz zentral war auch der Kampf gegen häusliche Gewalt, weil deutlich wurde, so ich bin nicht die Einzige, der sowas passiert und ich bin auch nicht schuld daran, sondern das hat System und es geht einfach ganz vielen so und die Erkenntnis war sehr wichtig, so ein kollektives Bewusstsein einfach auch dafür zu entwickeln. Die Organisierung von Lesben im Kontext der Dominanz von Männern in der homosexuellen Bewegung, aber auch die Ausgrenzung von Lesben generell, in der von Heteras geprägten Frauenbewegung, das stellte auch nochmal einen eigenen politischen Kampf dar. Ihre politische Arbeit rüttelte auch ganz entscheidend an dieser vermeintlichen Selbstverständlichkeit von Heterosexualität. Und für viele war es nicht zuletzt auch eine politische Entscheidung, die Lesbe in sich zu entdecken, um sozusagen auch so das Liebesleben vom Patriarchat so ein bisschen zu befreien. Ja, so charakteristisch für diese Zeit und die Frauenbewegung war die hierarchiefreie Organisierung in Kleingruppen, die Anwendung des Konsensprinzips und auch so diese Unabhängigkeit von Männern und vom Staat. Allerdings kam dann so ein bisschen ein Problem auf, weil diese vielerorts gegründeten Frauenprojekte, Frauenhäuser, Frauennotrufe, Gesundheitszentren, Frauenbibliotheken und so weiter, die gelangten in finanzielle Notlagen, welche im Endeffekt dann so als Lösung zu einer Institutionalisierung geführt haben. Also das heißt, Frauen mussten ja nach wie vor also so Care-Arbeit machen, dafür waren sie nach wie vor zuständig, für sich selber oder für andere. Sie wollten unabhängig sein und haben deswegen selber Erwerbsarbeit geleistet, also ja, mussten Geld verdienen und waren dann politisch aktiv, weil ihnen diese Themen ja am Herzen lagen. Und so, ja, tut sich einfach ein Widerspruch auf, das kann man nicht alles im Leben managen. Und so kam die Idee, wir beantragen staatliche Mittel, aber auch so Sachen wie die Herausbildung von Studiengängen, feministischen Studiengängen, aber auch so eine politische Errungenschaft wie Gender Mainstreaming, das tat alles, taten Karrieremöglichkeiten für Frauen auf. Die hatten dann so eine Treppe vor sich gesehen, wie hier in dieser Grafik, wo ihnen die Türen der Gesellschaft offen standen. Und es war einfach so eine Möglichkeit, auch das miteinander zu vereinbaren. Aber hier wurde klar, dass dann nicht alle die Treppe nach oben kommen und dass sie eben nur manchen offen steht und nicht allen. Hier wurden die Differenzen auch unter Frauen deutlich, was man nochmal im nächsten Bild sieht. Während die eine nämlich von der Arbeit nach Hause kommt, die unabhängig von ihrem Mann geworden ist, die sich anschließend die Füße hochlegen kann, währenddessen muss eben die andere die Reproduktionsarbeit für sie erledigen. Auf sie wartet aber dann kein gemütliches Sofa zu Hause, sondern im Endeffekt die eigene Hausarbeit nach Feierabend und noch dazu die Sorge um das Geld, um ihren eigenen Sohn und so weiter. Also Einflüsse wie Staatszugehörigkeit, also die Herkunft, Kapital oder Klasse, all diese Einflüsse verhindern die Emanzipation aller, also aller Frauen und Menschen. Ja, und die gesellschaftlichen Hierarchien bestehen weiter. Die bürgerliche Frauenbewegung hat manche ihrer Ziele erreicht, aber ja, die Bedürfnisse und Anliegen von schwarzen, proletarischen Frauen gingen da teilweise unter. Es gab im Kampf ums Wahlrecht beispielsweise sogar Rassismus und Beleidigungen gegen ArbeiterInnen innerhalb der Bewegung. Es fand also sozusagen kein gemeinsamer Kampf, sondern eher auch so ein voneinander isolierter Kampf statt. Genau. Deshalb kann man dieses Wellenkonzept kritisieren. Also dieses, in der Literatur wird ganz oft von den verschiedenen Wellen des Feminismus gesprochen, ne? Von der ersten Welle, der zweiten Welle und so weiter. Das kann man kritisieren, weil das so ein bisschen impliziert, dass das alles eins war, dass Frauen irgendwie so eins waren und dass die Themen, die im Vordergrund rübergekommen sind, die im Mainstream der Gesellschaft auch angekommen sind, dann, dass das die zentralen Themen aller waren. Ist aber nicht so, ne? Das darf man nicht vergessen. Es sind unterschiedliche Strömungen und auch in ihren Argumentationen widersprechen die sich teilweise. Zum Beispiel gehe ich von dem Bild von Gleichheit aus, es ist mein Ziel irgendwie die Gleichheit der Geschlechter und will ich das auch betonen, dass es zwischen Mann und Frau keinen Unterschied gibt, oder sage ich eher, okay, es gibt eine Differenz zwischen beiden und man muss auch das Weibliche zum Beispiel stärken und aufwerten, anstatt sich an das Männliche anzupassen. Auch so dieses macht jetzt die Sozialisation den Unterschied, die sich so einfach im Laufe des Lebens herausbildet, oder hat das Ganze schon viel früher begonnen? Also so diskurstheoretische Ansätze gibt es auch, die davon ausgehen, dass beispielsweise Natur und Kultur den gleichen Ursprung haben, dass es gar keinen biologischen Unterschied zwischen den Geschlechtern gibt, dass dieses die Bedeutung, dass der eine einen Penis hat und die andere eine Vagina und dass die andere gebären kann, dass diese Bedeutung allein gar nicht natürlich ist, sondern auch schon von Menschen gemacht wurde und damit Kultur ist. Das ist auch so ein Ansatz, Diskurstheorie nennt man das, der auch nicht alle Feministinnen zustimmen, die auch sehr umstritten ist zum Beispiel. Genau. Und auch so dieses, okay, wollen wir im bestehenden Hier und Jetzt irgendwie durch Frauenquoten und sowas, wollen wir dadurch was verändern und Frauen in Machtpositionen bringen, oder ist die Strategie eine revolutionäre und wollen wir sowas wie irgendwelche Parlamente sowieso irgendwie auflösen und bekämpfen? Das sind alles so einfach so Unterschiede, die es einfach gab und immer noch gibt. Genau. Also mit der Erkenntnis auch, dass es Mehrfachunterdrückung gibt, dass nicht alle Frauen in derselben Situation sind, dass auch Klasse und Herkunft Menschen voneinander trennt, und auch mit der Erkenntnis, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt, dass biologisch zugeschriebene und so benannte Organe auch gar nicht unbedingt mit dem äußeren Erscheinungsbild und dem interaktiven Verhalten übereinstimmen müssen, so wie mit dem Entlarven und Kritisieren von gesellschaftlicher Heteronormativität fanden viele fruchtbare Diskussionen im Feminismus statt. Die Analysen von Macht und Dominanz sind so um wichtige Komponenten erweitert worden. Mit all diesen Entwicklungen kam in der Mehrheitsgesellschaft so um die 90er Jahre herum die Auffassung an, dass Feminismus nicht mehr nötig ist, dass Gleichberechtigung der Geschlechter ganz einfach erreicht ist. Dem war allerdings nicht so, denn es formierte sich dann auch nochmal so eine, das nennt man so dritte Welle des Feminismus, die auch dann einfach nach wie vor gravierenden Sexismus, starke Privilegien von männlich sozialisierten Menschen festgestellt hat und skandalisiert hat. Vor allem dieser Third Wave Feminismus, den findet man ganz oft in so Subkulturen, Jugendkulturen, also Riot Girls und Slutwalks entstanden als eine kollektive Bewegung, die auch zum Beispiel im Internet ganz oft und heute so präsent ist. Genau, die zum Beispiel auch gegen permanente Be- und Verurteilung von weiblichen Körpern und sowas nochmal vorgehen und auch einfach hier und jetzt nochmal Formen von Sexismus angreifen. Genau, und einfach auch im virtuellen Raum, weil das so als Ära nochmal dazugekommen ist, weil so wie es in der realen Welt den Sexismus gibt, so gibt es den eben auch im Netz sozusagen. Genau. Das ist ja alles ganz interessant, aber glaubst du denn jetzt, dass unsere beiden Überlegungen und Überzeugungen da irgendwie zusammenpassen? Weil aus deinen Erzählungen habe ich jetzt gar nicht so viele Überschneidungen raushören können. Also ich muss ja schon sagen, dass ich in deinen Ausführungen vom Anarchismus doch sehr interessant fand, dass die Befreiung des Menschen da sozusagen auch mit ökonomischen Zusammenhängen gesehen wird. Und ich verstehe jetzt so ein bisschen, dass das Patriarchat auch nicht die einzige Form von Unterdrückung ist, gegen die wir kämpfen müssen, um wirklich frei zu sein. Ja, stimmt. Ja, und irgendwie beeindruckt es mich auch umgekehrt, wie konsequent Feministinnen immer wieder die Befreiung von Frauen einfordern. Weil wenn man sich diese ganzen oberschlauen Anarchisten anschaut, von früher zumindest, dann fehlte ja schon einiges. Ja, aber ganz ehrlich, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es in deiner anarchistischen Welt nicht irgendwelche coolen Frauen gegeben hat, die sich gegen diese patriarchale Ignoranz gewehrt hätten. Das glaube ich nicht. Naja, können wir mal schauen, ob es solche Frauen in der Geschichte vielleicht schon gab. Also schon weit bevor der Begriff Anarcha-Feminismus existiert hat, gab es tatsächlich Frauen, die gleichzeitig gegen patriarchale Unterdrückung eingetreten sind und denen aber die Forderungen der bürgerlichen Frauenbewegung nicht genug waren. Sie waren als Frauen mit ihren feministischen Themen in der durch männliche Aktivität geprägten anarchistischen Bewegung sozusagen marginalisiert, aber als Anarchistinnen waren sie das auch mit ihren radikalen Forderungen gegen Parlamentarismus, gegen Religion und gegen Kapitalismus, auch so ein bisschen innerhalb der bürgerlichen Frauenbewegung zum Beispiel. Daher haben sich viele sozialistische und anarchistische Frauen um Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts nicht als Feministinnen bezeichnet, weil sie einfach ihre Forderungen mit dieser Politik nicht repräsentiert sahen. Eine von ihnen war Louise Michel. Sie war in der Pariser Kommune zum Beispiel aktiv und mit ihrem Zitat, das ich jetzt mal vorlesen will, das nicht so einfach ist, der Mann und die Frau, die Hand in Hand gehen sollten und deren Antagonismus nur so lange andauern wird, wie der Stärkste befiehlt oder dem anderen zu befehlen glaubt, der gezwungen ist, List anzuwenden und insgeheim Macht auszuüben, beides sind Waffen der Sklaven. Wenn die Gleichheit zwischen den Geschlechtern anerkannt würde, so würde damit eine gewaltige Bresche in die menschliche Dummheit geschlagen. Also mit diesem Zitat wird deutlich, dass sie sowohl Männer als auch Frauen als Betroffene von Herrschaft sieht. Also nicht nur die einen, sondern beide. Die Frau ist ihr zufolge durchaus fähig, sich zu wehren, also List anzuwenden. Sie ist also nicht nur passives Opfer, das finde ich ganz interessant daran. Sie sieht es ganz differenziert. Gleichzeitig verschleiert sie das Patriarchat nicht, weil sie eben auch sagt, der glaubt, dass wie der Stärkste befiehlt, ne, oder anderen zu befehlen glaubt, also damit bezeichnet sie die Herrschaft des Mannes. Genau, das finde ich ganz interessant so, wie ihre Sichtweise ist. Mich erinnert es an so ein Poster, das ich mal in so einem AZ gesehen habe, da stand drauf, beschuldigt nicht pauschal alle Männer, sondern beschuldigt das Patriarchat. Das erinnert mich so ein bisschen an diese, an ihr Zitat und an ihre Sichtweise. Sie führt Unterwerfung, Dominanz und Geschlechterungleichheit auf Sozialisation zurück, nicht auf die Natur. Und ihr Ziel ist ein egalitäres Geschlechterverhältnis. Nur ganz kurz, das einfach zu Louise Michel. Ein bisschen genauer will ich eingehen auf Emma Goldman. Sie ist eine sehr bekannte und von den Medien als sehr gefährlich eingeschätzte Anarchistin gewesen. Sie ist in Russland aufgewachsen und mit großer Hoffnung auf Freiheit, Unabhängigkeit und ein Studium und politische Arbeit in die USA gegangen. Auch, also nicht nur, aber auch um sich von ihrem patriarchalen Vater so ein bisschen loszulösen. Sie hat dort Johann Most kennengelernt, der ihr Vorbild und ihr Idol wurde. Er hat sich sehr geprägt. Zum Beispiel hat er sie zu ihrer ersten Vortragsreise überredet, in welcher sie erstmal so seine Standpunkte auch wiedergeben sollte. Später hat sie sich von ihm emanzipiert, indem sie einfach auch so eigene Erfahrungen gemacht hat, seine Position hinterfragt hat und ja, sie hat dann irgendwie so ein bisschen entdeckt, dass es nicht heißt, Anarchist zu sein, in der Theorie heißt es nicht unbedingt auch in der Praxis. Und vor allem heißt es auch nicht sexistisch zu sein. Also sie hat es einfach so ein bisschen erkannt, dass Johann Most so ein bisschen ein reaktionäres Frauenbild hatte. Er war einer von denen zum Beispiel, der hier gesagt hat, in der anarchistischen Szene gäbe es keine vernünftigen Frauen. Da gibt es immer nur Frauen, die da so kurz auftauchen, sich einen Mann angeln und den dann mit rausziehen und der ist dann nicht mehr politisch aktiv. Also ne, Frauen sind ganz miese kleine Schlangen sozusagen. Also habe ich jetzt gesagt, aber genau. Ja, also so ein Bild hatte der so ein bisschen. Der hat auch selber ganz oft so Besitzansprüche an sie gestellt. Genau, und das hat sie einfach so ein bisschen hinterfragt. Und sozusagen erkannt, dass die politische Theorie unbedingt mit dem Privaten verknüpft werden muss. Und einfach auch so mit dem privaten Handeln und mit dem Leben überhaupt. Ihre Themen generell waren so die soziale Frage, die Bewegung der ArbeiterInnen, Patriotismus, Militarismus, aber ganz besonders auch die Repression, also staatliche Repression gegen AnarchistInnen, die zu der Zeit sehr zentral war, das hat sie sehr beschäftigt. Und dann hat sie sich aber auch so mit der sexuellen Selbstbestimmung befasst, mit einer Kritik an der Ehe und ja, mit der bürgerlichen Emanzipation der Frau, hatte sie ein ganz besonderes Verhältnis. Deshalb habe ich mir zwei Themen so ein bisschen rausgepickt von Emma Goldman, auf die ich ein bisschen genauer eingehen will, weil sie auch einfach zu unserem Thema passen und zu der Argumentation, weshalb es einen Anarcha-Feminismus braucht, in Abgrenzung. Genau. Deshalb einfach das eine so ihr Verhältnis zum Frauenwahlrecht und zu dieser Forderung, die einfach ganz zentral war in der ersten bürgerlichen Frauenbewegung, zu der Zeit sie ja auch gelebt hat. Folgendes, und zwar kritisiert sie die Annahme, dass eine StellvertreterInnenpolitik durch das Parlament etwas ändern würde. Das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass diese Annahme so existiert hat. Sie meinte, das ist Quatsch, macht keinen Sinn, denn der Klassenkampf der ArbeiterInnen hat ja auch schon gezeigt, dass der Kampf von unten und von den Betroffenen selbst geführt werden muss. Der kann nicht von StellvertreterInnen im Parlament geführt werden. Außerdem sagt sie, dass diese Annahme, Frauen würden eine bessere und humanere Politik machen, dass die ja dem widerspricht, also ihrer Annahme, dass Männer und Frauen genauso intelligent sind, genauso psychisch und physisch verfasst sind wie Männer, dem widerspricht es. Weil wenn Frauen und Männer gleich sind, dann sind Frauen genauso in der Lage, in der Machtposition einfach Macht auszuüben. Ganz einfach. Genau. Sie kritisiert außerdem, dass Frauen sich mit diesem Kampf an dieses männlich geprägte Spiel von Dominanz und Konkurrenz und Macht, dass die sich da anpassen, anstatt mit dem Streben nach Emanzipation eine neue Gesellschaftsordnung aufzubauen und zu entwickeln. Sie plädiert also immer so für diese Entfaltung der eigenen Kräfte und Strukturen. Für sie beginnt die Freiheit nicht an den Wahluhren, sondern in der Seele der Frau. Und sie sagt auch, würden Wahlen etwas ändern, so wären sie verboten. Und zum zweiten Punkt, auf den ich eingehen will, so von Goldman, das passt eigentlich dazu, das ist ihr Verhältnis nochmal ein bisschen spezieller zu dieser Frauenemanzipation. Sie sagt, dass diese Isolierung der Kämpfe der Frauen, der ArbeiterInnen, der Schwarzen und so weiter, dass diese Feindseligkeit untereinander, so wie dieser Rassismus, der da war, den kritisiert sie. Und sie will, also sie sagt, ich will Frauen als freie Menschen sehen, auch frei von Staat, Kirche, Gesellschaft, Ehemann und Familie. Sie sagt auch, natürlich wollen sich einige Frauen durch das Wahlrecht davon befreien, doch wer profitiert davon? Die Mehrheit der Frauen hofft doch darauf, noch bessere Christinnen, Hausfrauen und StaatsbürgerInnen zu werden. Also sie sieht Frauen nicht pauschal als etwas, als sowas Gutes, ne? Sie sagt nicht Frauen, wir sind alle Frauen, wir müssen jetzt zusammenhalten, wir sind alle gut, wir wollen ja alle irgendwie das Gleiche, sondern sie sieht da den Unterschied, dass Menschen einfach eine unterschiedliche Art von Auffassung haben kann und dass viele Frauen vielleicht auch Christinnen sind, ne? Oder StaatsbürgerInnen und so, und dass sie das nicht gut findet und mit denen will sie auch nicht zusammenarbeiten. Sie findet eben auch, dass zu wenige Feministinnen sich für den Kampf der ArbeiterInnen interessieren und andersherum. Sie findet, das müsste irgendwie eher, also ich schließe daraus, dass sie findet, das müsste eher zusammengehören, weshalb ich sie auch als Anarcha-Feministin bezeichnen würde. Genau. Was aber auch krass ist, ist, dass sie Frauen so pauschal, so als gottgläubig, unterwürfig und staatstreu kritisiert. Das finde ich ein bisschen krass. Genau. Sie sagt, dass die bürgerliche Emanzipation, also die Forderung nach Erwerbsarbeit oder so diese Teilhabe an politischer Macht, die Gefühle der Frau abstumpft und ihren Mutterinstinkt zerstört und auch zu Einsamkeit führt. Sie sagt, dass diese Form der Emanzipation nur alte Fesseln gegen neue Fesseln austauscht. Da thematisiert sie eigentlich was ganz Zentrales, was heute auch noch sehr aktuell ist, vor allem in dieser Debatte um Staatsfeminismus und so, ja, so staatsfeministische Forderungen nach der Vereinbarkeit von Beruf und Familie zum Beispiel, oder auch so in der Entwicklung von modernen Mädchenbildern. Also da thematisiert sie etwas, da gibt es ein Konzept, das hat dafür einen Namen, das kommt so aus der feministischen Mädchenarbeit und das heißt geschlechterhierarchischer Verdeckungszusammenhang und macht einfach deutlich, es macht einfach deutlich, mit welchen Widersprüchen Frauen und Mädchen heute leben und wie durch diese Scheinbarkeit von Emanzipation und Teilhabe an Beruf und Karriere einfach nach wie vor Geschlechterhierarchien da sind, aber verschleiert werden, so ein bisschen verdeckt werden. Genau. Sie erkennt außerdem hier auch den Anteil der Frau an ihrer eigenen Unterdrückung und so diesen Sachverhalt der Mittäterinnenschaft erkennt sie da auch so ein bisschen, also finde ich, kann man so ein bisschen rauslesen, dass sie das da auch sieht. Und diesem Konzept der Ehe, das ist jetzt nochmal ein anderes kleines Thema, das erwähne ich nur ganz kurz, setzt sie das Konzept der freien Liebe entgegen, weil sie auch sagt, dass die Ehe ganz zentral ist für die Ausbeutung der Frau, ihres Körpers und ihrer Sexualität, weil eben vor allem Lust und erotische Bedürfnisse der Frau bereits in der Kindheit unterdrückt werden, dass da schon beginnt. Man muss Emma Goldman aber auch deutlich kritisieren, und zwar sagt sie pauschalisierend und teilweise so biologisierende Sachen, unterstellt Frauen eben diesen natürlichen Mutterinstinkt und dass eben alle Frauen ja unbedingt Mutter sein wollten und danach streben würden, soziale Gefühle so auszuleben. Das ist einfach eine krasse Unterstellung. Sie idealisiert in ihren Texten teilweise auch Männer, so von wegen, ja, die Männer, die haben das schon erkannt, dass man nicht so staatstreu sein darf und sowas, steht da auch. Genau. Es geht aus feministischer Sicht, finde ich, irgendwie gar nicht, sowas zu schreiben. Auch wenn ich denke, dass es jetzt nicht so in dem Sinn von ihr gemeint war, wie man es dann aber auch wieder verstehen kann. Das ist aber interessant im Zuge ihrer Biografie, weil man da, wenn man das so ein bisschen nachliest, einfach sieht, sie hatte dieses enge Verhältnis zu Johann Most, der einfach ziemlich patriarchal war und wo ich mir denke, okay, sie hat ja ganz viel von ihm auch erstmal übernommen und fand ganz viel, was er gesagt hat, einfach auch so gut, wo ich mir denke, okay, kein Wunder, dass sie so krass, Männer immer so, ja, die sind so gut, die haben das begriffen mit dem Anarchismus und Frauen sind ja so unterwürfig, finde ich halt ganz interessant. Und auch, dass sie eigentlich gerne Kinder gekriegt hätte, das aber mit ihrem unglaublichen politischen Engagement nicht hätte vereinbaren können. Also sie hätte einfach nicht in dem krassen Sinne überzeugte Anarchistin sein können und es nicht so leben können in ihren Augen, wenn sie auch Kinder gehabt hätte. Und deswegen hat sie so einen Widerspruch gesehen und das hat sie vielleicht auch ganz oft bedauert, weshalb sie diesen Mutterinstinkt vielleicht auch immer so hochhebt. Könnte ich mir vielleicht vorstellen. Das ist meine eigene Interpretation. Genau. So viel erstmal nur zu anarchistischen Frauen. Vielleicht hat es aber ja auch Frauengruppen, also ne, Emma Goldman und Louise Michel haben in gemischtgeschlechtlichen Kontexten, in anarchistischen Kontexten vor allem agiert. Aber vielleicht gab es auch Frauengruppen, also Frauen, die sich unter ihresgleichen ohne Männer nochmal zusammengetan haben und dezidiert aber auch anarchistisch waren. Das würde mich interessieren. Ja, die gab es auf jeden Fall. Also es haben sich zu verschiedenen Zeitpunkten immer wieder mal Frauen, beziehungsweise auch anarchistische Frauen, in Gruppen zusammengeschlossen. Ich würde die einteilen in solche Gruppen, die sich selber explizit als anarchistisch bezeichnet haben und die auch schwerpunktmäßig betrachten wollen. Und in andere Frauengruppen, sozialistische Frauengruppen, die maximal an anarchistische Tendenzen hatten, deren Erfahrungen aber trotzdem mehr oder weniger direkt auch Konsequenzen für spätere anarchistische Frauengruppen hatten, weswegen ich die jetzt behandeln würde. Genau, zu diesen letzteren frühen Frauengruppen könnte man die Union des Femmes zählen. Das war eine Gruppe von ungefähr 300 Frauen zu Zeiten der Pariser Kommune, die sich da organisiert haben. Sie sind eingetreten für gleiche Rechte von Frauen innerhalb der Kommune, waren politisch aktiv innerhalb der Kommune und man musste aber hinzufügen, dass in diesem neuen sozialen Gefüge der Pariser Kommune und durch die Revolutions- und diese Kriegssituation sich die Trennung zwischen politischen und privaten erstmal ein bisschen aufgehoben hat, weswegen es auch leichter war für Frauen erstmals auch für sie als untypisch betrachtete Aufgaben, wie zum Beispiel Politik zu übernehmen. Trotzdem haben sie insgesamt vor allem so als typisch weiblich betrachtete Versorgungsaufgaben übernommen, haben aber auch gekämpft. In diesem Kontext fällt immer wieder mal der Name von Louise Michel, die auch aktiv war auf den Barrikaden und da ein Frauenbataillon angeführt hat. Wobei Louise Michel sich zu diesem Zeitpunkt selber noch gar nicht als Anarchistin definiert hat. Und insgesamt war die Union des Femmes auch definitiv keine anarchistische Gruppe, weder in ihrem Aufbau noch in ihrer allgemeinen Ausrichtung vom Inhalt her, sondern wurde sogar von einer recht dogmatischen Marxistin maßgeblich mit geprägt und auch gegründet und mit aufgebaut. Ich glaube aber trotzdem, dass die Union des Femmes vor allem deswegen erwähnenswert ist, weil sie eine, wenn nicht sogar die erste Organisation von sozialrevolutionären Frauen war, bei der Frauen für ihre Gleichberechtigung konkret auch in der sozialistischen Praxis eingetreten sind und eine Gruppe, in der eben auch spätere oder tatsächliche Anarchistinnen beteiligt waren, wie gesagt zum Beispiel Louise Michel, Virginie Barbet. Und diese Frauen waren später in anderen anti-autoritären Kreisen aktiv und haben da dann zum Beispiel auch die mitunter recht autoritären Tendenzen der Pariser Kommune auch kritisch reflektiert. Wer meines Erachtens eigentlich fast noch interessanter ist in diesem Zusammenhang, ist die andere Gruppe von sozialrevolutionären Frauen, die ich hier behandeln würde, und zwar die russischen Sozialrevolutionärinnen Mitte bzw. Ende des 19. Jahrhunderts. Diese Frauen waren zwar kaum separat organisiert, aber ich glaube, dass sie eigentlich genau deswegen hier recht interessant sind und interessant sind zu analysieren. Das waren Frauen, die sich während des zaristischen Russlands in regierungskritischen Kreisen bewegten und das alles unter der übergeordneten, eher zunächst philosophischen Strömung des russischen Nihilismus, aus dem später dann verschiedene soziale revolutionäre Gruppen entstanden sind. Die Mitglieder dieser Bewegung stammten vorwiegend aus der privilegierten und bürgerlichen Klasse, von der sie sich aber lösten und abgrenzten. Und die Inhalte waren zum einen eine Kritik an der Unterdrückung der ländlichen Bevölkerung, die damals in starker Armut lebte, wie eigentlich überall. Und diese Armut hat sich durch die Industrialisierung, die in Russland ein bisschen später eingesetzt hat als im Rest von Europa, hat sich diese Armut eben noch verstärkt. Ansonsten waren auch Inhalte die Ablehnung von Autoritäten wie dem Staat, der Kirche und Familie. Der Zar wurde radikal kritisiert aufgrund seiner Herrschaftsposition und seines Despotismus. Und es gab so ein Streben hin zu einer freiheitlichen und atheistischen Gesellschaftsform, wobei die nicht so klar skizziert war, wie diese Gesellschaftsform dann eigentlich aussehen sollte. Erstmals waren in dieser Bewegung vergleichsweise viele Frauen aktiv. Die Gründe lagen unter anderem in einer Bildungsreform, aufgrund der Frauen jetzt vielleicht der Zugang hatten zu philosophischen Schriften und zu Universitäten und darüber auch leichter in sozialistische Kreise gerieten. Diese weiblichen Nihilistinnen traten sehr selbstbewusst auf. Sie haben sich auch gekennzeichnet durch diese eben schon genannte Ablehnung von Autoritäten. Und für sie folgte daraus, dass sie bewusst die Bande zu ihren Familien brachen, was für Frauen zu dieser Zeit natürlich nochmal wesentlich folgenreicher war, weil es einfach schwerer fiel, selbstständig zu sein. Genau, aber sie taten das eben, weil sie ausbrechen wollten aus diesen autoritären, patriarchalen Familiengefügen und weil sie stattdessen vielleicht auch lieber gleichberechtigt sich mit Gleichgesinnten umgeben wollten. Ein bisschen später haben russische Studentinnen dann an ausländischen Universitäten Frauenzirkel gebildet. Und die Mitglieder dieser Frauenzirkel waren später, als sie nach Russland zurückkehrten, in der sogenannten Volkstümlerbewegung, der Narodniki-Bewegung, aktiv. Die Idee der Volkstümler war, dass sie aufs Land gehen wollten, um zum Beispiel in einer Funktion wie LehrerInnen oder ÄrztInnen aktiv ihre Ideen unter die Landbevölkerung tragen zu können, weil sie eben erkannt haben, dass die verarmte Bevölkerungsschicht und die meist betroffenen Menschen, dass diese Leute das größte Potenzial haben für eine soziale Revolution, sobald sie erstmal die Ursachen für ihre Unfreiheit erkannt hatten. Eine dieser Studentinnen seht ihr hier im Bild, das war Vera Figner, die einen relativ beispielhaften Lebenslauf für eine dieser Sozialrevolutionärinnen hatte. Ja, weshalb ich glaube, dass diese Frauenzirkel hier genannt werden sollten, ist, weil, obwohl sie eben relativ klein waren und eigentlich auch nicht so lange existiert haben, ist, weil ich glaube, dass die Rolle, die sie in der damaligen Bewegung spielten, recht interessant ist und weil man daraus auch Schlüsse ziehen kann bezüglich eventueller Versäumnisse, die sie vielleicht aus heutiger Sicht gemacht haben. Es war für diese Frauen nämlich völlig selbstverständlich, dass sie genauso politisch aktiv sein konnten wie Männer und dass sie genauso auch für eine soziale Revolution eintraten und für eine soziale Revolution auch kämpften. Und die Kritik, die sie hatten an der patriarchalen Familie, die sie auch formuliert haben, und allgemein ihr Auftreten, ihre Aktivität und das alles, das hat eigentlich gezeigt, dass sie eine Ungleichbehandlung von Geschlechtern überhaupt nicht für gerechtfertigt gehalten haben. Trotzdem haben sie sich in ihren eigenen Gruppen nicht tiefergehend mit frauenspezifischer Unterdrückung auseinandergesetzt und auch nicht damit, wie man sie vielleicht angehen könnte, sondern in Anführungszeichen nur damit, wie gegen die Unterdrückung der ArbeiterInnenklasse gekämpft werden könnte. Dahinter stand so ein bisschen der Gedanke, dass die sozialen Unterschiede zwischen den Geschlechtern einfach dadurch überwunden werden könnten, dass man sie nicht mehr gelten lässt. Was diese Frauen für sich ja auch getan haben, also sie haben diese Unterschiede nicht mehr gelten lassen, waren so aktiv wie Männer zu der Zeit fast, aber dass das alles nicht gereicht hat, hat sich eben leider früh genug rausgestellt. Es war nämlich so, dass die Volkstümerbewegung selber ja nie explizit anarchistisch war, sondern genauso wie der Nihilismus teilweise auch recht autoritäre Strukturen und Strömungen hatte und gerade die militanteren Nachfolgerorganisationen, zum Beispiel Narodnaya Volja fällt einem da vielleicht ein, die haben sehr zentralistisch gearbeitet. Und in diesem Zusammenhang ist wieder die Rolle von Frauen interessant, die eigentlich nur noch in den Basisgruppen organisiert waren, also nicht mehr in den Entscheidungsstrukturen vertreten waren, weil sie, genauso wie diese Basisgruppen, eben noch recht lange dezentralere Strukturen angemahnt haben und auf Konsensentscheidungen gedrängt haben. Sie wurden aber nicht so gehört, wurden ausgegrenzt, wieder in Versorgungsaufgaben abgedrängt und waren an Entscheidungen nicht beteiligt. Sie haben zwar noch mitgewirkt an der Ausführung zum Beispiel von Aktionen und Attentaten, eine Frau hat auch beim Attentat auf den damaligen Zaren mitgewirkt, aber sie waren eben nicht daran beteiligt, die Entscheidung zu fällen darüber, welche Aktion jetzt ausgeführt wurde. Und man kann sagen, dass mit dem Ausschluss dieser Frauen und auch der Basisgruppen auch so ein Wachsen von formellen Hierarchien einhergegangen ist. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das unbedingt kausal zusammenhängt oder unbedingt begründet ist dadurch, aber ich finde, dass man da schon einen Zusammenhang auch erkennen kann. Ja, leider haben sie dagegen keinen Widerstand geleistet, sondern haben sich dem letztendlich untergeordnet und keine eigenen autonomen, und keine eigenen autonomen Strukturen gebildet, durch die sie, mit denen sie ihre Forderungen gleichberechtigt hätten einbringen können. Das lag auch an der zunehmenden Repression einfach, weil sie die Bewegung nicht schwächen wollten. Aber letztlich wurde die gesamte Bewegung dann relativ schnell auch zerschlagen. Ja, das ist jetzt mal so als ein Beispiel, wie die Positionen untergegangen sind, wenn Frauen sich zu dieser Zeit zumindest nicht separat organisiert haben. In späteren Bewegungen konnten Frauen die gleiche oder ähnliche Form von Ausgrenzung und nicht ernst genommen und nicht gehört werden wahrnehmen. Und sie zogen dann ihre eigenen Konsequenzen daraus. Sie gründeten nämlich autonome Frauenorganisationen, die zusätzlich zu den schon vorhandenen anarchistischen Strukturen existiert haben. Beispielshaft dafür zu nennen wären die Mujeres Libres im Spanischen Bürgerkrieg oder in Deutschland in den 1920er Jahren der Syndikalistische Frauenbund. Das war eine Gruppe innerhalb der FAUD, also der Freien Arbeiterunion Deutschlands, der damaligen anarcho-syndikalistischen Gewerkschaft. In dieser Gewerkschaft waren Frauen ebenso organisiert wie genauso wie Männer, aber eben nur in ihrer Funktion oder in ihrer Rolle als Arbeiterinnen, die genauso wie die männlichen Mitglieder gekämpft haben im Bereich der Lohnarbeit. Es waren aber insgesamt nur wenige Frauen, was auch daran lag, dass proletarische Frauen damals so einer Dreifachbelastung ausgesetzt waren. Das heißt einerseits der Lohnarbeit, der sie natürlich nachgehen mussten, damit ihre Familien überleben konnten. Als zweites der Haushalt, der ihnen weiterhin zugeschrieben wurde. Und als drittes, wenn sie es dann noch geschafft haben, die Politik. Das war so diese Dreifachbelastung. Ein anderer Grund war aber auch die vergleichsweise antifeministische Haltung, die damals innerhalb der anarcho-syndikalistischen Bewegung noch vorgeherrscht hat. Dementsprechend hatten dann einige Frauen auch das Bedürfnis, dass sie ihre Ziele selber stärker in den Vordergrund rücken wollten. Dafür haben sie dann zunächst lokale Gruppen gegründet, die sich föderal, also wieder von der Basis ausgehend, zum Syndikalistischen Frauenbund eben zusammengeschlossen haben. Genau, in dem Syndikalistischen Frauenbund waren zum einen Arbeiterinnen organisiert, aber auch zum Großteil Frauen, die als nicht erwerbstätig galten, also die zwar gearbeitet haben, zum Beispiel als Hausfrauen, aber als nicht erwerbstätig galten, weil sie eben nicht lohnabhängig waren. Die deswegen in manchen Gruppen der FAUD gerade zu Anfang sich vielleicht auch gar nicht hätten organisieren dürfen, weil sie eben als nicht erwerbstätig galten. Das waren dann meistens auch Frauen, die sich bereits im anarcho-syndikalistischen Umfeld bewegt haben, also weibliche Verwandte von männlichen FAUD-Lern. Und dementsprechend haben sich die Bünde dann auch selbst verstanden als ein Bindeglied zwischen Arbeiterinnen und innerhalb der FAUD und zwischen nicht erwerbstätigen Frauen. Relativ kurz nach der Gründung wurde der Syndikalistische Frauenbund dann auch anerkannt als eigenständige Organisation innerhalb der FAUD, wobei man da festhalten muss, dass diese zugestandene Eigenständigkeit sich nur bezog auf eine autonome inhaltliche und organisatorische Arbeit und nicht galt im Sinne von autonom nur Frauen. Also Männer waren dort genauso beteiligt, teilweise auf manchen Treffen waren es mehr Männer als Frauen, die diese Treffen und Veranstaltungen besucht haben. Und wenn sie nicht gerade als radikale Kritiker von Frauenorganisationen auftraten, dann haben sie oft so eine Rolle von Ratgebern eingenommen. Ja, und die Anwesenheit von Männern wurde selten prinzipiell in Frage gestellt, weil damals gemischtgeschlechtliche Zusammenhänge eigentlich außer Frage zu stehen schienen. Ja, dann komme ich noch kurz zu den inhaltlichen Schwerpunkten, die der Syndikalistische Frauenbund hatte. Das waren einmal so freie Schule, Kindergruppenarbeit, freie Liebe, die Diskussion über eine Gebärstreikkampagne, also entscheidet man sich bewusst dagegen, Kinder zu bekommen, aus verschiedenen Gründen, und dazu dann auch die Aufklärung über Verhütungsmethoden, die damals verboten waren. Das heißt, diese Frauen beschäftigten sich sehr konkret damit, wie sie in den Bereichen, in denen ihr eigener Lebensschwerpunkt lag, ihre politischen Ansprüche in die Praxis umsetzen konnten. Und wie sie auch andere Frauen erreichen konnten. Und in den Veröffentlichungen, die sie monatlich rausbrachten, lässt sich auch rauslesen, dass sie zumindest zu Beginn gar nicht so eine generelle Kritik an der Arbeits- und Rollenverteilung geübt haben. Es ging ihnen also nicht unbedingt so sehr darum, die patriarchalen Strukturen innerhalb der FAUD anzugreifen und umzukrempeln. Vielleicht wollten sie das schon, aber sie arbeiteten eben zu Beginn noch nicht so dazu. Das kam dann erst später, so ab 1924, wo sie dann auch eine verstärkte Kritik an dieser Arbeitsteilung von Fabrik und Haushalt geübt haben. Aber auch da beschränkten sich die Forderungen dann wieder relativ schnell darauf, dass die Arbeit, die im Haushalt geleistet wurde, gleichberechtigt anerkannt werden sollte. Und viele der Akteurinnen verblieben dann auch selbst so in der Zuteilung eines weiblichen Arbeitsbereichs, der eben meistens auch im Reproduktionsbereich lag. Das geschah wahrscheinlich auch aufgrund des verankerten Rollendenkens, das sie natürlich selber nicht von jetzt auf gleich ablegen konnten. Genau, und erst durch den Widerstand, der ihnen dann von Seiten der männlichen FVDler entgegenschlug, entzündete sich eine tiefergehende Kritik am Verhalten ihrer männlichen Genossen. Der Widerstand war nämlich trotz der formalen Anerkennung die ganze Zeit, während der Syndikalistische Frauenbund existiert hat, ziemlich stark. Das hat angefangen mit Separatismusvorwürfen, also dass es hieß, durch eine eigenständige Frauenorganisation würde die gesamte anarchistische Bewegung gespalten werden und geschwächt werden und dass es vom eigentlichen Kampf der FAOD ablenken würde. Dann gab es so paternalisierende Versuche, den Frauen zu erklären, wie sie ihren Kampf zu führen hätten, also dass auch ein antipatriarchaler Kampf nur in einer gemeinsamen Organisation mit den Männern funktionieren könne. Und den Kritikern zufolge hätte die einzige Berechtigung, die ein syndikalistischer Frauenbund hat, eigentlich nur den Zweck, dass er weibliche Mitglieder für die FVD rekrutieren sollte. Aber dieser ganze Widerstand hat eigentlich für die Frauen nur bestätigt, dass eine eigenständige Organisation eben sehr wichtig war. Und sie haben erkannt, dass ihre Position, die Männer in ihrem patriarchalen Verhalten kritisierte, innerhalb der männerdominierten FOD untergehen würde. Und dass das eben ein Kampf war, den sie in Teilen auch gegen ihre Genossen führen mussten. Und in diesem Zusammenhang würde ich gerne ein Zitat vorlesen von einer Akteurin des Syndikalistischen Frauenbunds, die ist Franziska Kriescher. Es ist nun einmal eine Tatsache, dass niemals in der Geschichte eine herrschende Klasse oder Schicht freiwillig ihre Privilegien aufgegeben hat. Ebenso wenig werden die Männer jemals freiwillig oder aus sich heraus der Frau die Gleichberechtigung einräumen. Diese muss die Frau sich selbst erkämpfen. Ebenso richtig als der Satz ist, die Befreiung der Arbeiter kann nur das Werk der Arbeiter selbst sein, ist es auch der ähnliche Satz, die Befreiung der Frau kann nur das Werk der Frau selbst sein. Wenn man aber den Frauen empfiehlt, diesen Befreiungskampf in der gemeinsamen Organisation mit den Männern zu führen, so ist das dasselbe, als wenn man den Arbeitern empfehlen würde, ihren Befreiungskampf in Harmonievereinen mit den Unternehmern zu führen. Ja, das mal so als eine Aussage bzw. ein Argument, mit dem der Kritik am Syndikalistischen Frauenbund auch begegnet wurde. Zusammenfassend kann man sagen, dass es im Syndikalistischen Frauenbund sehr unterschiedliche und auch pluralistische Positionen gab, in denen durchaus Ansätze einer radikalen Patriarchatskritik zu finden waren, aber diese arbeitete sich eben meistens ab am Widerstand der Männer und deswegen wurden die Forderungen oft abgeschwächt, damit sie nicht mehr so stark als Bedrohung empfunden wurden. Der Syndikalistische Frauenbund blieb auch eigentlich die ganze Zeit über, gemessen an den damaligen Organisierungszahlen, ziemlich marginal und musste sich auch noch vor Beginn des Faschismus selbst auflösen. Ja, ich würde jetzt noch ein bisschen was zu den Mujeres Libres erzählen, so als der anderen wichtigen anarchistischen Frauenorganisation, in der eben auch vor allem proletarische Frauen organisiert waren, und zwar zur Zeit des Spanischen Bürgerkrieges. Weil ich jetzt aus Zeitgründen die Entwicklung nicht ganz genau skizzieren kann, würde ich vor allem herausarbeiten, wie sich die Mujeres Libres vom Syndikalistischen Frauenbund unterschieden haben. In der CNT, also die CNT ist so das anarcho-syndikalistische Pendant zur FAOD in Spanien, nur dass sie wesentlich größer war. In der CNT gab es ebenfalls keine gesonderte Sicht auf patriarchale Unterdrückung. Und obwohl es eigentlich einen formulierten Anspruch gab, dass auch Frauen befreit werden sollten. Die Trennung zwischen Haushalt und Fabrik war in Spanien zu der Zeit noch wesentlich stärker als in Deutschland. Frauen waren nur sehr selten erwerbstätig, selbst in proletarischen Schichten. Und daraus folgte dann, dass sie auch verdrängter waren aus der öffentlichen Sphäre. Und die wenigen Frauen, die organisiert waren als Arbeiterinnen in der CNT, wurden auch hier meistens nicht so ernst genommen. Sie hatten dann natürlich das Ziel, dagegen vorzugehen, haben auch hier einzelne Frauengruppen gegründet, zunächst innerhalb der CNT, aber als es mehr wurden, gründete sich daraus die überregionale Struktur der Mujeres Libres, die auch hier föderalistisch, also von der Basis ausgehend war. Obwohl die Mujeres Libres einen klar dezidiert anarchistischen Anspruch hatten, haben sie sich bewusst nicht innerhalb der CNT organisiert, sondern auf einer völligen Autonomie von den anderen libertären Organisationen beharrt. Ihr Ziel war eigentlich, dass sie als ein vierter Zweig neben CNT, FAI und FIJL, der Jugendorganisation, anerkannt werden wollten, was ihnen allerdings nicht gelang, weil sie auch hier wieder am Widerstand von männlichen Anarchisten gescheitert sind, die wieder Spaltung und Schwächung befürchtet haben. Ansonsten ist noch ein prägender Unterschied, dass sie sich im Gegensatz zum syndikalistischen Frauenbund ohne Männer organisiert haben von Anfang an. Aus heutiger Sicht kann man sagen, dass sie sich, obwohl sie sich immer wieder von der bürgerlichen Frauenbewegung distanziert haben, sie eine sehr feministische Bewegung waren und Gruppe waren, weil sie eben in Bezug auf die Stellung der Frau konkret das eingefordert haben, was der Anarchismus in Spanien eigentlich nur theoretisch versprochen hat. Sie führten nämlich einen sogenannten doppelten Kampf, den Doble Lucha. Das bedeutet, dass sie einerseits für die soziale Revolution gekämpft haben, genauso wie die Männer zu der Zeit, aber dass sie darüber hinaus noch um die Gleichwertigkeit der Frauen innerhalb des neuen Gefüges kämpfen mussten. Sie hatten also zwei Gegner. Auf der einen Seite die reaktionären gesellschaftlichen Kräfte, also den Faschismus und daran anschließend eigentlich auch natürlich den Kapitalismus. Und der andere Gegner waren eigentlich diejenigen unter ihren Genossen, die ihnen ihre Gleichheit nicht so ganz zugestehen wollten. Also der Gegner Sexismus und das Patriarchat. Für sie war eigentlich völlig selbstverständlich, dass sie in allen Lebensbereichen aktiv sein konnten und sie kämpften eben auch an der Front mit. Aber auch hier ist es so gewesen, ähnlich wie im syndikalistischen Frauenbund, dass sie sehr pluralistisch waren und dass es durchaus auch Mitglieder gab, die selbst die Frauen auf stereotype Tätigkeiten reduziert haben, die zum Beispiel Mutterschaft über alles gelobt und heroisiert haben und als die Erfüllung einer Frau angesehen haben. Es war also so, dass sie eigentlich mit einer relativ radikalen Patriarchatskritik begonnen haben bei Ausbruch der sozialen Revolution in Spanien, die sich aber dann mit der Dauer des Krieges abgeschwächt hat. Und Frauen zogen sich dann auch wieder zunehmend zurück in so typisch weibliche, in Anführungszeichen, Bereiche. Das liegt aber auch daran, dass die parlamentarische Regierung nach einigen Monaten wieder erstarkt ist und Frauen schon nach wenigen Monaten verboten hat, dass sie bewaffnet kämpften. Und dieses Verbot konnten nur einige wenige anarchistische Milizen noch für eine längere Zeit umgehen. Ich glaube, wenn man das alles bewerten möchte, die Mujeres Libres, dann käme zumindest ich zu dem Schluss, dass sie eigentlich mit einer, wenn nicht sogar die erfolgreichste historische anarchistische Frauenorganisation waren, weil sie es eben geschafft haben, trotz einer eher schweren Ausgangssituation all die vereinzelten Frauen zu aktiven Anarchistinnen zu politisieren und auch zu organisieren. Es war auch eine sehr mitgliederstarke Organisation und geendet und aufgelöst wurde diese Organisation eigentlich erst mit der Niederlage der Spanischen Republik gegen die faschistischen Kräfte. Und in dieser ganzen Zeit, während sie eben noch existiert haben, haben sie es geschafft, das Bewusstsein von vielen Menschen zu verändern. Sie haben Frauen so das Gefühl gegeben, dass positive Selbstermächtigung möglich ist und haben sie zu politisch aktiven Personen befähigt. Aber auch innerhalb der Bewegung haben sie zumindest ansatzweise zu einem Umdenken dazu beigetragen. Wobei ich glaube, dass es auch hier wieder so ein bisschen an dieser Kriegs- und Revolutionssituation mitlag, weil eben dieses herkömmliche Gefüge aufgebrochen ist, ähnlich wie ich es vorhin bei der Union des Femmes gemeint habe, weil es dann erstmal so ein Vakuum gab und es viel leichter war für Frauen in allen Bereichen aktiv zu sein. Und man hatte eben gesehen, sobald sich wieder so ein altes Gefüge, wie zum Beispiel die Regierung, eingestellt hat, wurde es immer schwieriger für die Frauen, ihre Gleichberechtigung aufrechtzuerhalten oder eben durchzusetzen. Genau, aber mehr Hintergrund dazu, wie sich die Situation in Spanien vor dem Krieg nochmal so zu der in Deutschland unterschieden hat, kann ich jetzt leider nicht geben. Ich würde euch aber ein Buch ans Herz legen, auf das ich mich ziemlich beziehe. Das ist so ein allgemeines Buch über Anarcha-Feminismus von Silke Lohschilder. Was? Anarcha-Feminismus? Ist ja krass, das ist ja ein ganz neues Wort. Das setzt sich zusammen aus Anarchismus und Feminismus. Ich kann es nicht fassen. Wahnsinn, oder? Krasser Scheiß. Cool. Ja, schau doch mal nach, ob es nicht vielleicht auch eine eigene anarcha-feministische Theorie gibt. Geile Idee. Okay. Also in den 1970er Jahren haben sich so Feministinnen rund um Carol Ehrlich, Peggy Kornegger und Nancy Evechild auf die Suche gemacht, nach so einer Revolutionierung des Feminismus. Also das war ja die Zeit der zweiten Frauenbewegung. Sie sind dabei auf die anarcho-kommunistischen Ideen von Piotr Kropotkin gestoßen und erkannten darin Überschneidungspunkte mit ihren feministischen Zielen. Emma Goldman ist auf jeden Fall so theoretisches und historisches Vorbild des Anarcho-Feminismus, auch wenn sie sich gar nicht selber so genannt haben kann, weil der Begriff eben dann später erst von diesen Feministinnen geprägt wurde. Die Übersetzung dieser anarcho-feministischen Schriften sind nach Deutschland gekommen und wurden dort hauptsächlich von Anarchistinnen aufgegriffen, also nicht von Feministinnen. Die sind hauptsächlich als so zur Agitation genutzt worden, um so in feministischen Kreisen eher für anarchistische Inhalte zu werben. Und Anarchistinnen haben so ein bisschen geglaubt, dass aufgrund ihrer persönlichen Abneigung zu Privilegien, Herrschaft, Autorität, dass sie aufgrund dessen auch schon gar nicht sexistisch sein können und dass diese Sexismusanalyse und dieses Feministische vielleicht jetzt nicht so wichtig ist, dass es eher geeignet ist, um einfach so in anderen Kreisen für den Anarchismus zu werben. Und somit ist so ein bisschen der feministische Gehalt darin verloren gegangen. Hatte einfach zur Folge, dass sich wiederum in anarchistischer Szene nicht so krass mit Sexismus auseinandergesetzt wurde. Und das hat man ja in der Geschichte auch immer wieder so gemerkt, bei allem Möglichen, was du jetzt irgendwie so erzählt hast, dass sich das so ein bisschen durchzieht, dass Sexismus einfach auch in der anarchistischen Bewegung vorhanden ist und dass der sich nicht einfach so auflöst, weil man Privilegien und Herrschaft im Allgemeinen irgendwie in Frage stellt und dagegen kämpfen will. Nee, das tut es nicht, sondern da bewegt sich erst dann was, wenn sich Frauen organisieren und sich dafür eben stark machen. Genau. Um einfach so zu verdeutlichen, weshalb also das Patriarchat in dieser Gesellschaft und damit auch in der linksradikalen und anarchistischen Szene nach wie vor allgegenwärtig ist, um das einfach so zu zeigen, um aber auch den Zusammenhang zu zeigen, den das Patriarchat auch mit der kapitalistischen Struktur hat und um euch auch einfach mal einen Einblick so in die Schreibart dieser Anarcha-Feministinnen zu geben, würde ich euch ein Zitat von Carol Ehrlich vorlesen. Frauen sind in der wahren Gesellschaft nicht nur Konsumentinnen, sie werden auch als Ware konsumiert. Hier also ein konstruierter innerer Monolog einer Hausfrau als Ware. Jetzt ein Zitat innerhalb des Zitats. Wenn ich alleine bin, bin ich nichts. Bin ich für mich, bin ich nichts. Ich weiß nur, dass ich existiere, weil jemand, der real ist, mich braucht. Mein Mann und meine Kinder. Das Zitat innerhalb des Zitats ist zu Ende. Wenn Feministinnen die Sozialisation für die weibliche Rolle beschreiben, wenn sie auf die Züge hinweisen, die weiblichen Kindern anerzogen werden, also emotionale Abhängigkeit, kindliches Benehmen, Schüchternheit, Streben nach Schönheit, Fügsamkeit, Passivität und so weiter, so beschreiben sie die sorgfältige Herstellung einer Ware, auch wenn es das meist nicht genannt wird. Wenn sie die Unterdrückung beschreiben, die sich im sexuellen Objektcharakter ausdrückt, oder im Leben in der Kleinfamilie, oder darin eine Supermutter zu sein, oder darin in den unterbezahlten und gering qualifizierten Jobs, die die Frauen in der Lohnarbeit meist nur finden, zu arbeiten, so beschreiben sie auch hier, wie Frauen als Ware benutzt werden. Frauen werden von Männern konsumiert, die sie als Sexualobjekte behandeln. Sie werden von ihren Kindern konsumiert, wenn sie auf die Rolle der Supermutter hereinfallen. Sie werden von autoritären Ehemännern konsumiert, die von ihnen erwarten, dass sie unterwürfige Dienerinnen sind. Sie werden von den Bossen konsumiert, die sie in den Arbeitsmarkt hineinholen und wieder hinauswerfen und die für minimale Bezahlung ein Maximum an Arbeit herausholen. Sie werden von Forschern im Bereich der Medizin konsumiert, die an ihnen neue unsichere Kontrazeptive ausprobieren. Sie werden von den Männern konsumiert, die ihre Körper auf dem Strich kaufen. Sie werden von der Kirche und dem Staat konsumiert, die von den Frauen erwarten, dass sie zum Ruhme Gottes und des Landes die nächste Generation produzieren. Sie werden von politischen und sozialen Parteien oder Organisationen konsumiert, die von ihnen erwarten, dass sie ihre Zeit und ihre Energie freiwillig zur Verfügung stellen. Sie haben keine ausgeprägte Vorstellung vom Ich, denn ihr Ich ist an andere verkauft worden. Zitat Ende. Also Carol Ehrlich greift in ihren Ausführungen damit auf eine Theorie zurück, die nennt man Situationismus, in dem Situationismus in zwei Elemente oder Glieder ziemlich maßgeblich, um die Struktur der Gesellschaft zu erklären und auch so ein bisschen, um sie zu veranschaulichen und sie zu verstehen, weil sie auch durch diese zwei Glieder geprägt sind. Das ist zum einen die Warengesellschaft, um die ging es jetzt in dem Zitat, und zum anderen um das Schauspiel oder Spektakel, nennt man das auch. Darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein. Genau. Das ist einfach mal, lasse ich einfach mal so stehen, einfach auch als Einblick, so in das, was Carol Ehrlich so geschrieben hat, um dann als nächstes nochmal deutlich zu machen, weshalb sich der Anarcha-Feminismus als so eine notwendige Erweiterung zu den anderen hier auf der Folie aufgelisteten feministischen Strömungen sieht, insbesondere auch nochmal in Abgrenzung und Erweiterung zum bürgerlichen Feminismus oder auch zu den anderen Strömungen, die den Kapitalismus einfach nicht ausreichend mitdenken, würde ich nochmal ein Zitat von Carol Ehrlich vorlesen. Für eine anarchistisch-feministische Analyse liegt die Bedeutung des Situationismus darin, dass er das Primat der kapitalistischen Unterdrückung im sozialistischen Sinn anerkennt und dies verbindet mit der anarchistischen Betonung der Notwendigkeit, das gesamte öffentliche und private Leben zu verändern. Der Punkt der kapitalistischen Unterdrückung ist wichtig. Nur allzu häufig scheinen Anarchistinnen sich dessen nicht bewusst zu sein, dass dieses ökonomische System die meisten Menschen ausbeutet. Aber ebenso sind Sozialistinnen, besonders Marxistinnen, allzu oft der Tatsache gegenüber blind, dass die Menschen in allen Lebensbereichen unterdrückt werden. In der Arbeit, in dem, was als Freizeit gilt, im kulturellen Bereich, in persönlichen Beziehungen. Und nur Anarchistinnen bestehen darauf, dass die Menschen ihre Lebensbedingungen eben selbst verändern müssen. Niemand kann es für sie tun. Weder die Partei, noch die Gewerkschaft, noch OrganisatorInnen, noch irgendjemand anderer. Ja, Zitat Ende. Also dieser anarchistische Feminismus, der sieht sich sozusagen gleichzeitig auch als eine Form des sozialistischen Feminismus, also als eine Form von einem undogmatischen sozialistischen Feminismus. Um allerdings noch deutlich zu machen, weshalb es über diese sozialistische Theorie hinaus einfach nochmal eine anarchistische Praxis geben muss, würde ich nochmal ein weiteres Zitat vorlesen, um einfach auch so zu diesem innerlinken oder innerfeministischen Zusammenhang von Hierarchie, Dominanz und Emanzipation was zu sagen. Das ist auch von Carol Ehrlich, die dann da schreibt: Wenn eine starke Frau in derselben Kleingruppe ist wie eine schwache Frau, so wird sie zum Problem. Wie vermeidet sie es zu dominieren? Wie vermittelt sie ihrer Schwester ihre mühsam erworbenen Fähigkeiten und ihr Selbstvertrauen? Und andersherum gesehen, wie lernt die schwache Frau, ihr Interesse zu vertreten? Wie kann gegenseitige Hilfe in einer Einbahnsituation verwirklicht werden? Was ist Sisterhood, also Schwesterlichkeit, wenn die Schwache sich der Starken unterlegen fühlt? Dies sind komplizierte Fragen und die Antworten sind nicht einfach. Am ehesten trifft wohl ein anarchistischer Slogan diesen Sachverhalt. Eine starke Gruppe braucht keine Führerin. Diejenigen von uns, die gelernt haben zu überleben, indem wir andere dominieren, ebenso wie diejenigen von uns, die gelernt haben zu überleben, indem wir Dominanz akzeptieren, sie beide müssen sich resozialisieren, indem sie stark sind, ohne Dominanz Unterwerfungsspielchen zu spielen, indem sie kontrollieren, was mit ihnen geschieht, ohne andere zu kontrollieren. Dies kann nicht dadurch erreicht werden, dass wir die richtigen Leute wählen oder dadurch, dass wir den richtigen Parteirichtlinien folgen. Es kann nicht dadurch erreicht werden, dass wir uns hinsetzen und unsere Sünden bereuen. Wir schaffen uns und unsere Welt neu durch Aktivität, durch Teilerfolge, durch Fehlschläge und wiederum durch Teilerfolge. Und die ganze Zeit über werden wir stärker und lernen mehr und mehr, uns auf uns selbst zu verlassen. Zitat Ende. Und um damit jedoch auch wiederum nicht missverstanden zu werden, mit diesem, wir müssen das in unserem eigenen Leben immer selbst machen und wir haben das auch selber in der Hand, um damit also nicht missverstanden zu werden, ist es mir wichtig, auch nochmal ein anderes Zitat vorzulesen, ein ganz kurzes, um also nicht anschlussfähig für so bürgerliche Chancengleichheitsmythen zu werden, durch die manch eine vielleicht so sagt, sie bräuchte keinen Feminismus, weil sie ist ja schon selbstbewusst, erfolgreich, glückliche Mutter und ihr Freund oder ihr Mann, der hilft ihr ja auch im Haushalt. Sodass das nicht missverstanden werden kann, möchte ich euch ein Zitat von Peggy Kornegger vorlesen. Das ist ganz kurz und sie sagt, es ist wichtig, deinen Verstand und dein persönliches Leben zu befreien, aber das ist eben noch nicht genug. Befreiung ist keine beschränkte Einzelerfahrung. Sie kommt in Verbindung mit anderen Menschen auf. Es gibt keine individuell befreiten Frauen. Zitat Ende. Wow, das war jetzt ganz schön viel Input. Mein Kopf brummt auch schon ganz. Ja, meine auch. Aber bevor wir es eben nur Geschichte sein lassen, sollten wir es vielleicht auch mal in die aktuelle Zeit transportieren, oder? Mhm. Ja, sollten wir auf jeden Fall da dranbleiben. Für mich ist jetzt auch klar, dass Anarchismus und Feminismus zusammengehören und einander ergänzen und nicht voneinander zu trennen sind, wenn man beides ernst nimmt zumindest. Ja, sehe ich auch so. Aber bevor wir jetzt gehen, fände ich es interessant zu betrachten, inwiefern diese historischen Entwicklungen in einem heutigen Aktivismus sich so niederschlagen. Mhm, ja. Okay, dann erzähle ich noch ein bisschen was, wie es aktuell ist, bestellt es um anarcho-feministische Organisierung und wie relevant die ist. Wie Katar jetzt schon gesagt hat, hat die anarcho-feministische Theorie fast nur in anarchistischen bzw. so linkslibertären Strömungen auf Resonanz gestoßen. Und dementsprechend ist der anarcho-feminismus auch nie zu einer wirklich großen eigenständigen Bewegung herangewachsen. Es gab zwar schon einige Gruppen in den 70er, 80er Jahren, die eben diesen allumfassenden Anspruch hatten von Rotationsprinzip, Konsensentscheidungen, geschärfter Blick auf interne Hierarchien und die dementsprechend auch gearbeitet haben. Da kann man zum Beispiel italienische anarcho-feministische Gruppen nennen oder auch Einzelpersonen wie zum Beispiel Maria Matteo, die den Anarchismus und den Feminismus für sich selbst nochmal neu zusammengeführt hat und dabei um so eine geschlechterpluralistische Haltung ergänzt hat, in der sich also der Anarcho-Feminismus nicht mehr nur binär auf Mann und Frau konzentriert. Ansonsten gab es in relativ vielen, also gab es eigentlich auf vielen Kontinenten auch anarcho-feministische Gruppen in diesen 70er, 80er Jahren, die auch eigene Texte produziert haben und einen Austausch vorangetrieben haben. Das alles ist aber insgesamt marginal geblieben und es gab wenig Praxis, anhand derer sich die Theorie hätte weiterentwickeln können. Bis zu den 2000er Jahren ging dann der Anarcho-Feminismus an Gruppenzahl und Output auch stetig zurück. Er ist aber nie ganz verschwunden und heutzutage gibt es immer noch, beziehungsweise auch wieder, einige anarcho-feministische Gruppen. Weltweit ein paar ausgepickte Beispiele wären dafür zum Beispiel in Chile La Alzada, in der alle möglichen Geschlechter drin sind, also nicht nur Frauen, Lesben, Intertrans. In Bolivien die Mujeres Creando, die es schon seit 1992 gibt und vorwiegend in Irland, aber auch mit ein paar Einzelpersonen im Vereinigten Königreich, die Revolutionary Anarcho-Feminist Group. Innerhalb von anarchistischen Föderationen sind schon auch Gruppen bzw. Einzelpersonen aktiv, die dann anarcho-feministisches Output bringen. Da wäre zum Beispiel auf internationaler Ebene der Ausschuss für unterdrückte Geschlechter zu nennen, der britischen Anarchist Federation. Oder auch die Black Rose Federation aus den USA, die immer wieder versuchen, so die sozialrevolutionäre Perspektive des Anarcho-Feminismus zu betonen und die auch mehr herauszuarbeiten. An sich hat aber fast keine anarchistische Föderation oder nur sehr wenige eine eigenständige anarcho-feministische Sektion, also die wirklich eigenständig ist, oder auch eine FLTI-Gruppe. Damit meine ich jetzt eine separate Gruppe, in der eben Frauen, Lesben und Trans- und Intermenschen organisiert werden. Konkret ist mir da eben auf so Föderationsebene nur die DAF bekannt. Das ist die anarchistische Föderation aus der Türkei, die eben eine eigenständige, separate Frauensektion hat. Die nennt sich übersetzt anarchistische Frauen. Ich kann es auf Türkisch leider nicht aussprechen. Genau, aber insgesamt ist man fast überall relativ weit davon entfernt, wirklich größere anarcho-feministische Strukturen oder überregionale Zusammenhänge zu haben. Sei es jetzt solche, die völlig autonom sind von anderen anarchistischen Zusammenhängen oder solche, die irgendwie in sie integriert sind oder an sie angeschlossen sind. Ich habe in meinen Nachforschungen zumindest weder das eine noch das andere in anderen Ländern jetzt feststellen können, würde mich da aber auch sehr gerne eines Besseren belehren lassen. Zur Situation im deutschsprachigen Raum. Da gab es eben auch in den 70er Jahren vereinzelt anarcho-feministische Gruppen, die dann auch weniger wurden. Aber jetzt seit kurzem haben sich einige anarcho-feministische Gruppen neu gegründet, die das alles wieder ein bisschen aufleben lassen. Und es gibt eben auch Tendenzen, die gerade wieder so ein bisschen zu vernetzen auf anarcho-feministischer Ebene. Beispiele dafür wären About Femme aus Köln oder Lila Lautstark aus Dortmund. Und ansonsten gibt es noch mehrere anarchistische Gruppen, wie zum Beispiel das anarchistische Kollektiv Glitzerkatapult aus Berlin oder die Schwarz-Lila Antifa, die von ihrer Ausrichtung her meiner Meinung nach klar anarcho-feministisch orientiert sind, die sich aber, soweit ich weiß, jetzt als Gruppe nicht geschlossen so bezeichnen. Ja, und was noch zu erwähnen ist, ist als ein Ereignis der jüngeren Vergangenheit, wäre die AFEM 2014. Das war ein anarcho-feministischer Kongress vor 3 Jahren in London mit Teilnehmenden aus 19 verschiedenen Ländern. Und in den Diskussionen, die dort geführt worden war eben erkennbar, dass der heutige Anarcho-Feminismus einen verstärkten Fokus richtet auf Intersektionalität und auf queer-feministische Ansätze und auch heutzutage immer noch eine Kritik an der anarchistischen Bewegung übt, weil oft genug feministische Themen nicht weit genug integriert sind und weil nicht männliche Personen noch immer zum Teil größere Hürden einfach im Weg haben, um politisch aktiv zu sein. Und diese ganzen Diskussionen um die Ausrichtung des Anarcho-Feminismus, die auch im Kontext von diesem Kongress geführt wurden, die zeigen auch, wie unterschiedlich und wie mitunter vage die Definition von Anarcho-Feminismus heutzutage ist. Zumindest kann sie so wahrgenommen werden. Womit wir jetzt eigentlich auch schon zum Fazit kommen. Genau. Da lässt sich zusammenfassend so aus meiner Perspektive sagen, dass Anarcho-Feminismus so ein notwendiges, ganzheitliches Bindeglied ist zwischen verschiedenen Befreiungskämpfen. Anarcho-Feminismus hat so einen Blick auf interne Hierarchien, ganz genauso wie auf gesellschaftliche Faktoren und Unterdrückungsmechanismen, die er nicht als gleich, aber als gleichwertig ansieht. Im Anarcho-Feminismus wird das politische radikal mit dem Privaten verknüpft und die praktische Herangehensweise ist so eine revolutionäre, also keine verzweifelt versuchte Verbesserung des Bestehenden. Anarcho-feministische TheoretikerInnen und PraktikerInnen müssen meiner Meinung nach weiterhin so auch kritisiert werden, denn nicht alles ist aktuell, was historisch geschrieben wurde. Das biologistische Denken Emma Goldmans, genauso wie die Aussage von Nancy Eiffchild aus den 1970er Jahren und anderen, dass Feministinnen, also da gibt es so eine Aussage, dass zum Beispiel die sagen, dass Feministinnen ganz natürliche Anarchistinnen sind. Sowas, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, aber das würde ich einfach auch so kritisieren und finde, das gehört zu so einer anarcho-feministischen Einstellung dazu, einfach Sachen zu hinterfragen, die nicht so unkritisch zu übernehmen, eher so ein undogmatisches Denken irgendwie sich beizubehalten und zu überlegen, was passt heute noch. Und manches, was historisch ist, passt aber einfach auch ganz gut und auch ganz treffend irgendwie auch noch heute. Genau. Es ist schlicht und ergreifend meiner Meinung nach, ja, genau, einfach auch Selbstreflexion notwendig, was einfach auch so das Wesentliche von so einem anarcho-feministischen Denken ist. Sich einfach so selber auch zu kritisieren und nicht so pauschal irgendwie zu sagen, wir gehen in diese eine Richtung und das sagt uns einfach so die Theorie auch vor, sondern einfach so ein bisschen zu gucken. Genau. Es gibt auch noch viel ungenutztes Potenzial. Was man auch so ein bisschen merkt, ist, es ist wenig Theorie, es ist ganz viel Gefühl so in dem, was geschrieben wurde. Und ich finde, man kann sich aber durchaus auch anderen Theorien bedienen, in denen im Wesentlichen Anarchistisches drinsteckt. Da würde ich zum Beispiel schon auch queerfeministische Theorien hernehmen oder auch so postmoderne Schriften, wo in der Analyse von Macht und so weiter vieles drinsteckt, wo man sich auch dran bedienen kann, um einfach auch so das weiterzuentwickeln, die Theorie, weil an der fehlt es so ein bisschen. Und die muss vielleicht auch erstmal entwickelt werden, genau. Und da steht Anarchafeminismus eher auch erst am Anfang. Es gibt vielleicht jetzt lange historische Spuren, wie wir gesehen haben, aber die sind auch immer wieder so ein bisschen untergegangen, insbesondere der feministische Gehalt daran. Und das bedarf einfach einer Arbeit von Anarchistinnen, die das so ein bisschen voranpushen, würde ich sagen, ja. Ja, und ich würde da noch ergänzend irgendwie hinzufügen, dass, was du jetzt gemeint hast, mit dass andere Ansätze einbezogen werden, dass ich gerade schon das Gefühl habe, dass gerade wieder verstärkten Fokus Richtung Anarchofeminismus gelenkt wird, es wie gesagt auch mehr Gruppen gibt und auch moderne Theorien mit einbezogen werden, dass aber bei mir so ein bisschen der Eindruck hängen blieb, dass Anarchofeminismus trotzdem auch keine einheitliche Bedeutung hat, wobei man da auch wieder hinzufügen kann, dass der Anarchismus es natürlich auch nie geschafft hat, von allen Menschen gleich wahrgenommen zu werden. Was ich aber interessant finde, ist das, was die Black Rose Federation immer wieder kritisiert, nämlich dass viele anarchofeministische Gruppen, dass denen so ein bisschen die soziale Dimension fehlt und der klassenkämpferische Aspekt. Und sie sagen eben, dass man nicht bereit ist, sich weit genug in soziale Kämpfe zu integrieren. Und sie sagen eben, dass manche anarchofeministische Kämpfe und Gruppen sich nur in Anführungszeichen auf die feministischen Kämpfe fokussiert und dabei umgekehrt an die soziale Dimension nur mitdenkt und nicht genauso offensiv angeht, obwohl der Anarchofeminismus beide Ansätze ja eigentlich gleichberechtigt miteinander vereinen möchte. Und die Black Rose Federation kritisiert dann eben, dass aufgrund dessen der Anarchofeminismus heutzutage etwas anfällig ist für liberale Strömungen, auch für bürgerliche Interpretationen und dass er nicht sozialrevolutionär genug ist, was ich vielleicht auch noch ganz gerne so zur Diskussion stellen würde. Was ich aber durchaus auch sehe, ist, dass der Anarchofeminismus Gefahr laufen könnte, sich nur darin zu erschöpfen, immer wieder Missstände anzugreifen und in der eigenen Bewegung und so das Ziel hat, eine möglichst sichere und ein möglichst angenehmes Umfeld herzustellen. Ich möchte damit überhaupt nicht sagen, dass das nicht ein absolut berechtigter Punkt ist und man da nicht auch ganz viel Energie reinstecken sollte, aber ich habe trotzdem so den Eindruck, dass man oft da stehen bleibt und dass die Energie dann für eine gesamtgesellschaftliche oder auch nur eine Bewegung fehlt, die ein bisschen darüber hinausgeht und mehr in den Alltag der Menschen hineingeht. Und vielleicht wird auch vergessen, dass der Sexismus im Alltag einfach nochmal wesentlich krasser ist als in unseren Strukturen und wir darauf wieder nicht nur, aber eben auch mehr den Fokus wieder richten sollten. Genau, und abschließend würde ich so dafür plädieren, dass wir, wenn wir uns als AnarchafeministInnen verstehen, versuchen sollten, als Bewegung einfach wahrnehmbarer zu werden, versuchen sollten, mehr Bezug untereinander herzustellen. Und ich fände es auch interessant, nochmal darüber zu reden, ob es eine Notwendigkeit gibt, sich vielleicht auch im deutschsprachigen Raum zu einer eigenständigen anarchofeministischen Organisierung zusammenzuschließen. Klar kommt dann wieder so die Kapazitätenfrage auf, gibt es dafür gerade überhaupt genug Anarchistinnen bzw. Anarchofeministinnen, aber andererseits wachsen wir als anarchistische Bewegung und ich denke, wir könnten einfach auch nochmal ganz andere Menschen und Kämpfe mit einbeziehen, wenn wir uns mehr in diese Richtung orientieren. Ja, damit wären wir jetzt am Ende unseres Vortrags. Wir würden jetzt vorschlagen, vielleicht so 10 oder 15 Minuten Pause zu machen, je nachdem, wie ihr wollt. Und wenn Bedarf ist, dann gerne auch noch eine Diskussionsrunde anschließen. Ja, ich glaube, ich halte es auch für eine gute Idee. Ich sehe hier das mit 10 Minuten Pause machen erstmal. Ja. Und wer noch Bock hat, dann können wir alle noch zusammen diskutieren. Ich habe mir dazu 8 Minuten länger als geplant.